Die Sklaven der Arbeit von Karl May. Funkbearbeitung und Regie Bernd Lau und Walter Adler. Erster Teil: Der Kampf um die Liebe. Es war Sonnabend vor Fastnacht. Draußen, hart am Waldesrande und fast eine halbe Stunde Weges vom kleinen Städtchen entfernt, erhob sich auf hoher Halde ein finsterer, rußgeschwärzter Gebäudekomplex, in dessen Mitte eine hohe, rauchende Esse zum Himmel ragte. Es war ein Kohlenbergwerk, welches durch einen eingleisigen Schienenstrang mit dem Bahnhofe der über eine Stunde entfernten größeren Stadt in Verbindung stand. Eine Glocke läutete zum Zeichen, dass die Schicht zu Ende sei. Die dem Schacht Entstiegenen sammelten sich um den Steiger und falteten auf ein von ihm gegebenes Zeichen die Hände. Als der fromme Gesang beendet war, begaben sich die Leute zum Zahlmeister, um ihren Wochenlohn in Empfang zu nehmen. Sie zitterten vor Frost. Ihre armselige Kleidung war nicht geeignet, ihnen Schutz zu gewähren. Ich habe euch im Auftrag des Herrn Baron von Helfenstein zu eröffnen, dass er von jetzt ab pro Schicht und Mann 10 Kreuzer weniger zahlt. Es ist Winter, die Konkurrenz erschwert den Absatz. Die Betriebskosten werden immer bedeutender. Wer nicht einverstanden ist, der braucht nicht wiederzukommen. Ich finde Arbeiter genug. Die Leute blickten sich untereinander bestürzt an. Es gab nur Arbeit für Weber und Kohlenbergleute in dieser Gegend und fürs Weben waren den meisten die Augen zu schwach. Leise und grollend besprachen sie die Neuigkeit und warteten dann in einzelnen Gruppen durch den tiefen, knirschenden Schnee dem Städtchen zu. Als draußen auf dem Schachte das Schichtzeichen erklungen war, hatte auch hier im Städtchen der Küster die Glocke in Bewegung gesetzt, damit die Einwohner wissen sollten, dass es Mittag sei. Dieses Geläute unterbrach das scharfe, taktmäßige Geräusch der Webstühle, welches vom frühesten Morgen an aus den Wohnungen der armen Weber heraus in das Schneegestöber erklungen war. Die Tür eines der niedrigen, ärmlich dreinschauenden Häuser öffnete sich. In demselben Augenblicke wurde die Tür des Nachbarhäuschens aufgestoßen und ein junger Bursche sprang herbei. Grüß Gott, Engelchen. Du willst einen Brunnen? Ja, Eduard. Das ist nichts für dich. Gib mir die Kannen. Er hatte sie Engelchen genannt. Das ist ein Diminutiv von Angelika, welcher Name zu Deutsch nämlich Engel bedeutet. Es ist ein schlimmes Wetter. Wenn es so fortmacht, werden wir fast nicht mehr auf die Straße gehen können. Und doch kommst du herüber, um mir Wasser zu holen? Nachbarsleute müssen einander aushelfen. Da ist gar nichts dabei zu sagen. Aber du bist doch aus der Arbeit gegangen und hast es doch so notwendig. Woher weißt du das, Engelchen? Denkst du etwa, ich habe nicht gehört, dass du die ganze Nacht hindurch gearbeitet hast? Der Vater bringt jetzt in 14 Tagen nur noch ein Stück fertig. Darum hatte ich 3 zu machen. 3? Das schafft kein Mensch. Du wirst dich krank arbeiten. Wir brauchen Geld. Der Seidelmann hat dem Vater den Vorschuss gekündigt. Er sagt, dass er jetzt im Geschäft sehr viel verloren habe. Dass er alle außenstehenden Gelder einziehen müsse. Der reiche Krösus. Das glaube ich nicht. Vielleicht hat er einen anderen Grund. Das ist freilich möglich. Sag es mir. Jetzt nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Du wirst mit dem Essen zu tun haben. Oh nein, wir sind bereits weg vom Tische. Ich hatte des Vaters Leibgericht. Grüne Klöße und Rauchfleisch. Was aßt ihr? Ich weiß es wirklich nicht, Engelchen. Wenn ich so notwendig zu arbeiten habe, nehme ich mir nicht Zeit, darauf zu merken, was die Mutter zurichtet. Leb wohl, Engelchen. Das Häuschen, in welches er schlüpfte, war noch kleiner als dasjenige, welches Engelchens Eltern bewohnten. Die Wohnstube hatte nur 2 Fenster. Vor jedem derselben stand ein Webstuhl. Komm, Vater, steig aus dem Stuhle, wir wollen essen. Auf den Ruf der Mutter hatte er sich in den Ecken und Winkeln der Stube bewegt. 5 Kinder, außer Eduard, eilten dem blank gescheuerten Tische zu. Dann faltete der Vater die Hände. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Jetzt setzte er sich nieder. Das war das Zeichen, dass das Mahl beginnen könne. Und welch ein Mahl. Es gab eine Schüssel seifiger Kartoffeln in der Schale und dazu nichts weiter als Salz, welches die Mutter braun geröstet hatte, um demselben wenigstens einen etwas ungewöhnlichen Geschmack zu geben. Das war es, was Eduard dem Engelchen vorhin nicht hatte sagen wollen. Eben als sie das mehr als frugale Mahl begonnen hatten, öffnete sich die Stubentür und ein steinaltes, dürres Männchen trat ein. Guten Tag, Gevatter Hauser, grüßte der Neuangekommene, indem er sich Mühe gab, einen Husten zu unterdrücken. Ihr seid beim Essen? Das stört dich und will nur lieber gleich wieder gehen. Nein, bleib in Gottes Namen da. Hast du schon gegessen, Gevatter? Heute noch nichts. So komm her, Gevatter, und iss mit uns. Anstatt 16 waren es nun 18 Hände, welche sich bestrebten, den Inhalt der Schüssel verschwinden zu lassen. Dazu gab es einen Trunk kalten Wassers. Wisst ihr schon, was in letzter Nacht passiert ist? Etwas ganz Neues und Grauenhaftes. Der Förster Wunderlich ist im Wald gewesen heute früh, trotz des Wetters. Da bleibt sein Hund bei einer Schneewehe stehen und ist nicht fortzubringen. Und als der Förster die Wehe untersucht, findet er, dass eine Leiche unter ihr begraben liegt. Ach Gott, eine Leiche? Ein Erfrorener? Nein, nein, ein Ermordeter. Auf dieses Wort folgte das Schweigen des Entsetzens. Eduard fand zuerst die Sprache wieder. Wer ist denn der Ermordete gewesen? Der Grenzoffizier, der Leutnant. Die Kugel ist ihm durch den Kopf gegangen. So sind es die Pascha gewesen. Pascha nennt man in dieser Gegend des Erzgebirges die Schmuggler. Der Waldkönig selber ist es gewesen. Der Ermordete hat einen Zettel in der Tasche, den ihm der Waldkönig hineingesteckt hat. Darauf stand geschrieben, dass es einem jeden so ergehen werde, der sich um die Pascha bekümmert. Das ist ja ganz und gar entsetzlich. Wer nur der Waldkönig sein mag. Das weiß niemand. Und niemand wird es erfahren. Der leibhaftige Gott sei bei uns, muss es sein, kein anderer. Aber ich muss nach Hause. Ihr habt zu arbeiten und ich darf nicht stören. Er reichte allen die Hand. Vater Hauser begleitete ihn nach guter alter Sitte bis unter die Haustür. Gerade als sie in der Tür standen, kam ein zweispinniger Schlitten vorübergefahren. Ein tief in seinen Pelz gehüllter Mann saß darin. Ein Fremder. Hast du ihn denn nicht erkannt, Gevatter? Das war der Bruder des Kaufmanns. Der Fromme? Oh weh. Wenn der in den Ort kommt, gibt's allemal ein Unglück. Als Engelchen vorhin in ihre Stube getreten war, stand ihr Vater am Tische, um ein Stück Weberarbeit, welches er gefertigt hatte, zu prüfen, ob sich vielleicht ein Fehler eingeschlichen habe. Auch diese Stube war klein, hatte aber ein behäbigeres Aussehen als die Wohnung der Hausers. Hauser hatte 6 Kinder, während Engelchen das einzige Kind ihrer Eltern war. Das gibt einen Unterschied. Ihr Vater hatte jenes gebrochene Profil, welches dem Gesichte einen nicht angenehm zu nennenden Ausdruck gibt. Wo warst du jetzt? Ich habe Wasser geholt. Du selbst? Sie zog es vor, nicht zu antworten und machte sich mit ihrer Arbeit zu schaffen. Nun, wie wird's? Erhalte ich Antwort? Der Eduard ist für mich gegangen. Der Eduard. Und immer der Eduard. Hast du etwas gegen ihn? Er ist ein guter Bursche. Aber ein Habenichts. Wir sind auch nicht reich, Vater. Gerade das ist Grund genug, danach zu trachten, dass wir es werden. Wir? Reich? Das kann wohl vor dem jüngsten Tag nicht werden. Oh, du bist jung und hübsch. Es gibt wohlhabende Burschen, welche ein Auge auf dich geworfen haben. Ich brauche keinen. Da trat er vom Tische auf sie zu und blickte sie scharf an. Keinen außer dem Eduard, nicht wahr? Oder ist er etwa nicht dein Schatz? Nein. Er hat noch nicht von Liebe und dergleichen mit dir gesprochen? Kein Wort. So ist er dumm genug. Dümmer, als ich dachte. Vater Hofmann legte sein Arbeitsstück zusammen und zog den Rock an, um das erstere zum Kaufmann zu tragen. Es gab nur zwei Gebäude im Städtchen, welche ein besseres Aussehen hatten, nämlich das Pfarrhaus und dann ein anderes, welches auch nicht weit von der Kirche stand und über dessen Tor an einer Marmortafel in goldenen Buchstaben zu lesen war: Der Herr behüte dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. An der Tür stand Seidelmann und Sohn. Vater Hofmann trat durch eine Tür, an welcher das Wort Kontor zu lesen war. Im Zimmer stand ein junger Mensch an einem Stehpult. Sein Gesicht heiterte sich zusehends auf, als er den Eintretenden erblickte. Er sah die Arbeit oberflächlich durch. Hier haben Sie einen Fadenbruch. Ich habe ihn gesehen, aber es lässt sich nun nicht ändern. Das wird aber Abzug geben. Wegen eines Fadenbruchs? Natürlich. Ein anderer dürfte mir mit so einem Fehler gar nicht kommen. Ich werde Ihnen heute 2 Gulden abziehen müssen. Der Weber erschrak. 2 Gulden? Das war für seine Verhältnisse schon ein bedeutendes Geld. Vielleicht lasse ich mich erweichen, vorausgesetzt, dass Sie verständig sind. Kennen Sie das Casino? Nein. Ich weiß nur, dass eine Gesellschaft junger, feiner Herren aus der Amtsstadt diesen Namen führt. Nun, ich bin Mitglied dieser Gesellschaft. Ich habe diese Herren für nächsten Dienstag nach hier geladen. Wir wollen uns ein Vergnügen machen. Es soll in der Schenke einen kleinen Maskenball geben. Dafür brauchen wir Tänzerinnen. Ist Ihre Tochter einmal auf einem Maskenball gewesen? Im ganzen Leben noch nicht. Gut, ich werde Sie einladen. Das hatte Hofmann geahnt. Sein Gesicht glänzte vor Freude. Nur mache ich zur Bedingung, dass sie nicht vorher wissen darf, wer sie einladet. Ich werde nichts sagen, Herr Seidelmann. Sie haben dafür zu sorgen, dass Ihre Tochter auch wirklich kommt. Oh, die wird kommen. Wenn sie aber nun doch nicht will? So wird sie müssen. Ich verlasse mich darauf. Und da will ich denn einmal nachsichtig sein und Ihnen den Fadenbruch verzeihen. Er gab ihm das Geld und Hofmann ging fort, froh, so leichten Kaufes davongekommen zu sein. Es ist kein Zweifel. Er ist vernarrt in sie, verliebt. Ganz und gar verliebt. Es ist wahr, sie ist ein bildsauberes Weib und ich bin überzeugt, dass er sie heiraten wird. Aber dann, ja. Dann gucke ich keinen Nachbarn mehr an. Der Kaufmann blickte ihm mit einem schadenfrohen Lächeln nach. Dummkopf, der du bist. Wer weiß, was für Luftschlösser der Kerl jetzt baut. Ja, ein schönes Mädchen ist sie. Sie wird die schönste von allen sein. Und nun gar als Italienerin, diese Tracht, kurzes Röckchen, offenes Mieder, tief ausgeschnitten, dazu das Tanzen, der Wein, der Grog, den sie nicht gewohnt ist. Das wird ein famoser Abend. In diesem Augenblick war es, dass der Schlitten, welchen Hauser und der alte Barbier gesehen hatten, vor dem Hause hielt. Donnerwetter, der Onkel! Er eilte hinaus, um den Ankömmling zu empfangen. Sie umarmten und küssten sich. Ich komme wie der Engel des Herrn zu Abraham in den Hain Mamre. Sei gegrüßt in dem Herrn, du Sohn meines geliebten Bruders. Fritz geleitete ihn in das Haus und führte ihn die Treppe empor. Dort aber kam ihnen bereits sein Vater entgegen. Willkommen. Alle Teufel, welcher Wind bringt denn dich so unerwartet geweht? Fluche nicht, mein Bruder. Wer den Fürsten der Finsternis im Munde führt, der ist ihm bereits verfallen. Es war eigentümlich, die Familienähnlichkeit zu bemerken, welche diese 3 Männer zur Schau trugen. Die Brüder sahen sich zum Verwechseln ähnlich und der Sohn passte ganz genau zu ihnen, wie der halb ausgewachsene Alligator zu den alten Krokodilen. Der Gast machte sich bequem, zog seine Dose hervor und nahm eine Prise. Wie geht es euch hier? Man hat ein Geschrei gehört in dem Gebirge Bethlehem und ein Wehklagen auf den Höhen. Die Zeitungen schreiben, dass hier oben die Menschheit vor Hunger sterbe. Vor Hunger? Sag doch lieber vor Faulheit. Aber was ist der Grund deines Kommens? Der Gast faltete die Hände. Meine Seele dürstet, auch euch zu retten und einzuführen in die Sekte der wahrhaft Frommen. Bleib mir mit deiner Sekte vom Leibe. Es ist die Gesellschaft der Brüder und Schwestern der Seligkeit. Aha. Es sind auch Schwestern dabei. Ne? Gratuliere. Das Essen ist aufgetragen. Kommt. Sie begaben sich in das Nebenzimmer. Wie ganz anders sah es da aus als am Mittag bei dem armen Hauser. Hier füllten Wohlgerüche das Zimmer und die Tafel brach fast unter dem Reichtum der Delikatessen, welche aufgetragen waren. Lasst uns vorher beten. Nun mach hier keine dummen Witze. Das Beten ist für die armen Teufel und für die reichen Heuchler. Mir kommst du nicht damit. Setz dich und hau ein. Nun schwelgten die, welche den hungernden Arbeiter um den größten Teil seines Lohnes betrogen, in Genüssen, von denen die Ärmsten kaum den Namen zu nennen gewusst hätten. Kostbarer Wein wurde getrunken. Aber sage mir, es scheint ganz so, als ob du ein großer Kauf oder sonst ein Geschäftsmann geworden seist. Das ist auch der Fall. Was ich bin, das wird hier in der Gegend eigentlich Verleger genannt. Dies Wort verstehe ich nicht. Es gibt hier Weber zu Tausenden. Sie finden in dieser Gegend aber keine Arbeit. Ich habe mich nun mit mehreren Fabrikanten im Land in Verbindung gesetzt. Diese senden mir das Material und die Muster und bezahlen mir pro Stück einen bestimmten Arbeitslohn. Ich engagiere die Weber und behalte dafür von dem Lohne eine Kleinigkeit für mich. Wie viel beträgt diese Kleinigkeit? Bekomme ich pro Stück 10 Gulden, so erhält der Arbeiter 4, höchstens 5. Ich sehe den Mühlstein schon an deinem Hals hängen. Ehe ich ertrinke, musst vorerst du ersoffen sein. Unten vor dem Kontor standen die Arbeiter, um die Früchte ihrer Anstrengungen zu bringen und den ärmlichen Lohn in Empfang zu nehmen. Sie mussten warten, bis es Fritz Seidelmann gefiel, sich ihrer zu erinnern. Auch Eduard befand sich unter ihnen. Er hatte seine 4 Stück Kleiderstoff gebracht und zählte die Sekunden. Endlich kam der Kaufmannssohn. Er fertigte zuerst die anderen ab und ließ Eduard bis zuletzt warten. Er wusste es so einzurichten, dass dessen Stoffe neben das Stück zu liegen kamen, welches Hofmann gebracht hatte. Dann vertauschte er die Stücke so geschickt, dass Eduard nichts bemerkte. Ich glaube gar, hier ist ein Fadenbruch. Eduard erschrak. Das ist ganz unmöglich, Herr Seidelmann. So schauen Sie her, hier. Er hielt ihm den Fehler vor die Augen. Eduard nahm den Stoff in die Hand, prüfte ihn, besah sich die Arbeit. Herr Seidelmann, dieses Stück ist nicht von mir. Wollen Sie etwa sagen, dass Sie diese 4 Stücke gar nicht gebracht haben? Das nicht, aber ich weiß wirklich nicht, was ich denken soll. Desto besser weiß ich, was ich von Ihnen denken soll. Wissen Sie, welchen Wert ein solches Stück hat? Wohl über 30 Gulden. 36 Gulden. Sie haben es verdorben. Es gehört Ihnen. Und dafür bezahlen Sie mir jetzt 36 Gulden. Dem armen Weber war es, als ob er einen Keulenschlag erhalten hätte. Wie steht es? Können Sie die 36 Gulden bezahlen? Nein. Gut. So will ich das auf mich nehmen, um nur den Ärger loszuwerden. Sie erhalten aber natürlich keinen Arbeitslohn. Und Arbeit erhalten Sie auch nicht wieder. Er drehte sich um, ging hinaus und ließ Eduard stehen. Diesem war es, als ob er träume. Er konnte gar nicht an die Möglichkeit dessen, was er gehört hatte, glauben. Es gab hier nur ein Mittel. Er musste mit Seidelmann, dem Vater, sprechen. Er begab sich also nach dessen Zimmer und klopfte an. Als er eintrat, saßen die beiden Brüder beisammen. Auch Fritz befand sich bei ihnen. Was wünschen Sie? Ich wollte Sie ersuchen, sich doch gütigst einmal... Was geht das mich an? Arbeitet besser! Sie haben in 14 Tagen 3 volle Stücke fertig gemacht. Das ist unmöglich, wenn man sorgfältig arbeitet. Herr Seidelmann, ich habe Tag und Nacht gearbeitet, weil Sie uns den Vorschuss über 120 Gulden gekündigt haben. Es bleibt dabei. Und wenn bis Ende des nächsten Monats die gekündigte Summe nicht gezahlt wird, so nehme ich Ihrem Vater die Bude weg. Das wäre ja eine reine Grausamkeit. Da erhob sich der Armenpfleger und streckte die Hände weit von sich. Herr, behüte mich in Gnaden. Das ist auch einer von der Rotte Kora, Datam und Abiram. Hebe dich von uns, sonst lasse ich Feuer und Schwefel regnen über dieses Gomorra der Liederlichkeiten und des Leichtsinns. Eduard fühlte etwas, was nicht Abscheu allein, sondern auch Ekel war. Er ging. Es war ihm ganz wüst im Kopfe und das Herz wollte ihm brechen. Er dachte an die Seinigen, an die alten Eltern und auch an die kleinen Geschwister. Brot haben wir nicht. Nur einen ganz kleinen Rest Kartoffeln noch. So werden wenigstens unsere Kinder heute nicht hungern. Koche sie. Womit? Hier in der Stube ist es jetzt ebenso kalt wie auf der Gasse. Eduard wusste kaum, was er dachte und was er tat. Er setzte seine Mütze auf, holte sich die kleine Handsäge aus dem Keller und schritt dann zum Städtchen hinaus auf den Wald zu. Er kannte eine junge Fichte, welche abgestorben war. Er handelte fast willenlos, kniete nieder, legte die Säge an. Der Ton brachte ihn zu sich. Es war ihm, als ob er aus einem tiefen Schlaf erwache. Herr, mein Heiland, was will ich tun? Murmelte er. Herr, mein Heiland, was will ich tun? Es ist ja Diebstahl. Soll ich denn die Eltern und Geschwister noch elender machen? Er erhob sich und verließ den Ort, an welchem er beinahe zum Dieb geworden wäre. Plötzlich hörte er Schritte vor sich. Herr Förster, wunderlich. Hauser Eduard! Was tust du zu dieser Zeit und bei diesem Wetter hier im Walde? Das will ich Ihnen sagen, Herr Förster. Ganz offen und ehrlich, wie es ist. Und er erzählte sein heutiges Unglück. Der Förster war ein rauer Mann, aber unter einem unnahbaren Äußeren verbarg er ein tiefes, wohlwollendes Gemüt. Ist das ein Elend? Und wer ist schuld daran? Die Regierung etwa? Die tut alles, was sie tun kann. Aber die Blutsauger, die Vampiren oder Vampiren oder wie sie heißen, die sind schuld daran. In unserer Gegend sollte es auch einen solchen Fürsten des Elends geben wie in der Residenz. Einen Fürsten des Elends? Was ist das? Du hast doch nichts von diesem Prachtkerl gehört? Kein Wort. In der Residenz ist nämlich eine geheimnisvolle Person aufgetaucht, welche überall da zum Vorschein kommt, wo ein armes Menschenkind mit Not und Sorge ringt. Diese Person bringt dem Unglücklichen Hilfe und verschwindet dann wieder. Kein Mensch weiß, wer der Mann ist. Er scheint allwissend und allgegenwärtig zu sein. Wer den Namen Fürst des Elends aufgebracht hat, das kann niemand sagen, aber bezeichnet ist er ganz und gar. So einen Engel sollten wir hier haben. Er schickte sich an, weiterzugehen. Aber nicht in der Richtung des Städtchens, sondern in derjenigen, welche nach dem Forsthause führte. Dann gute Nacht, Herr Förster. Sie wollen mich also nicht zur Anzeige bringen. Zur Anzeige? Mensch, für wen oder was hältst du mich? Denkst du etwa, ich hätte kein Herz unter dem Kamisole? Ich selbst bin auch nur ein armer Teufel. Ich habe außer einigen Deputaten nur 300 Gulden Gehalt und ein Stückchen armes Feld. Aber es wächst doch immer einiges darauf. Und für eine brave Familie, welche hungern und frieren soll, liegt gerne ein Stückchen Brot in meinem Schranke. Der Förster ging voran und Eduard folgte ihm. Wie war dem Letzteren sein Herz, welches vorher so schwer gewesen war, so leicht geworden? Als sie an die Stelle gelangten, wo der schmale Waldpfad auf die breitere Fahrstraße mündete, welche an dem Forsthause vorüberführte, blieb der Alte lauschend stehen. Horch! Hörst du etwas? Ja. Schellengeläute. Richtig. Ach, da unten kommt ein Schlitten. Zu dieser Zeit und bei diesem Schnee, das ist selten. Ach, Pascha werden es nicht sein, denn die hängen keine Schellen und Klingeln an die Pferde. Guten Abend, Leute. Sind Sie hier bekannt? Das will ich meinen. Nicht wahr, diese Straße führt nach dem Forsthause. Wollen Sie etwa nur bis zur Försterei? Ja, zum Förster Wunderlich. Zum alten Wunderlich? Der bin ich selber. Sie selbst sind der Herr Förster. Das ist mir sehr angenehm. Sind Sie vielleicht auf dem Heimwege begriffen? Ja, hier ist kalt und zugig. Und meine Alte wird mir eine warme Suppe in den Kachelofen gestellt haben. Darf ich mich zu dieser Suppe einladen? Warum nicht, Herr? Löffel haben wir genug. Und wenn der Suppentopf etwa nicht sehr groß sein sollte, so wird Wasser zugegossen. Schön. So steigen Sie mit ein. Nach 5 Minuten sahen sie nur ein klein wenig abseits der Straße das Forsthaus unter hohen, mit Schnee beschwerten Tannen stehen. Die Försterin leuchtete ihnen durch den dunklen Flur in die Wohnstube. Eduard musste sich an den Tisch setzen und zulangen. Weißt du, Wörbchen, seine Leute haben nichts zu essen und auch nichts zu feuern. Wir geben ihm den Hundeschlitten mit. Da mag er sich Holz, Reisig und einen Sack Kohlen aufladen. Hast du Mehl? Ich werde ihm zusammensuchen, was er braucht. Und nun machte der Förster den Fremden in gedämpftem Tone mit den Verhältnissen der Familie Hauser bekannt. Dabei kam natürlich der Name Seidelmann öfters in Erwähnung und der Förster musste auch über diese Familie Auskunft geben. Der Fremde hörte ihm mit ungewöhnlicher Aufmerksamkeit zu. Dann legte Eduard den Löffel weg, griff nach seiner Kopfbedeckung und nach seiner Säge und bot dem Fremden eine gute Nacht. Können Sie verschwiegen sein? Wenn es sich um nichts Böses handelt, ja. So nehmen Sie hier, dies beides. Das eine ist der Betrag Ihrer Schuld an Seidelmann und das andere soll speziell für Sie sein, weil Sie der Versuchung so tapfer widerstanden haben. Der junge Mann vergaß vor freudigem Schreck, die geöffneten Hände zu schließen. Juhi! Ja, Eduard! Haben wir nicht vorhin von dem Fürsten des Elends gesprochen? Gerade so macht es dieser Herr. Na, Gott sei's getrommelt und gepfiffen. Herr, es kann nicht Ihr Ernst sein. Es ist mein Ernst. Aber ich stelle eine Bedingung. Niemand als Ihr Vater darf erfahren, von wem Sie es haben. Selbst Ihre Mutter darf es nicht wissen, denn Frauen sind in Beziehung auf ihre Verschwiegenheit nicht immer besonders zuverlässig. Und wie soll ich meinem Vater antworten, wenn er mich fragt, wer unser Wohltäter ist? Sagen Sie ihm, dass ich ein Vetter des Försters bin, bei dem ich einige Tage zum Besuch bleibe. Wunderlich trat einen Schritt zurück und machte große Augen, sagte aber nichts. Eduard steckte das Geld ein und ergriff beide Hände des Gebers, indem ihm die Tränen in großen Tropfen über die Wangen rannen. Herr, ich weiß vor Glück und Staune nicht, was ich sagen soll. Gott hat sie uns gesandt, wie er früher seine Engel gesandt hat. Kann ich Ihnen einen Dienst erweisen? So soll es mit 1000 Freuden geschehen. Ich würde für Sie sogar durchs Feuer gehen. Nun, vielleicht ist es möglich, dass Sie mir dankbar sein können. Jetzt aber gehen Sie. Wer Glück bringt, der soll es so eilig wie möglich bringen. Der junge Mann ging mit dem Förster hinaus. Wahrlich, geben ist seliger als nehmen. Die Heilige Schrift hat vollständig recht. Er setzte sich wieder auf das Kanapee und blieb da, in tiefe Gedanken versunken, bis der Förster mit seiner Frau eintrat. Herr, Sie sind ein braver Mann und ein Nobler dazu. Aber was Sie da von dem Vetter erzählen, wir beide, nämlich ich und das Bärbchen, wir haben uns fast den Kopf zerbrochen, doch vergeblich. Worüber habt ihr euch denn den Kopf zerbrochen? Über diesen verteufelten Vetter. So, so. Nun, ich bin allerdings nicht mit Ihnen verwandt. Ich heiße Arndt. Und da ich Gründe habe, hier als Ihr Vetter zu gelten, so bitte ich Sie, mich Vetter Arndt zu nennen. Schön, wenn Sie es so wollen. Also, Herr Vetter, kann ich etwas für Sie tun? Sie sollen mir behilflich sein zu entdecken, wer die geheimnisvolle Person ist, welche man den Fürst des Elends nennt, doch nicht etwa? Arndt lächelte vergnügt vor sich hin. Vom Fürsten des Elends ist hier keine Rede. Ich meine vielmehr die geheimnisvolle Person, welche man hier den Waldkönig oder auch den Pascha-König nennt. Ich muss Ihnen nämlich sagen, dass ich eigentlich Geheimpolizist bin. Geheimpolizist? So. Effektiv. Oder wie es heißt. Eigentlich hat der Fürst des Elends mich in diese Gegend gesandt. Der Fürst? Der hat Sie gesandt, Herr Vetter, Sie sind, hol mich der Kuckuck, ein ganz außerordentlicher Kerl, das habe ich längst gemerkt. Aber jetzt steht mir all mein Verstand stille. Haben Sie denn mit ihm gesprochen? Darüber jetzt noch nichts. Vielleicht ist es mir recht bald möglich, mich Ihnen zu erklären. Unterdessen hatte Eduard seinen Heimweg beendet. Als er die Tür öffnete, wehte ihm eine Luft entgegen, welche ihm noch eisiger als die äußere zu sein schien. Die Seinigen saßen zusammengedrängt um den Tisch, um sich aneinander zu wärmen. Bei dem Ofen kniete Engelchen, bemüht, mittels einiger Scheitchen Holz ein ärmliches Feuer anzufachen. Hier, Mutter, ist was gegen den Hunger. Teile aus! Eduard stellte den mit Esswaren gefüllten Korb auf den Tisch. Frau, siehst du, dass Gott uns nicht vergessen hat? Er macht noch immer seine Winde zu Boten und seine Diener zu Feuerflammen. Mutter und Kinder starrten mit glänzenden Blicken auf die Vorräte und der Vater saß mit gefalteten Händen dabei. Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden. Aber wie lange wird es reichen? Wir sind abgelohnt. Wir haben keine Arbeit. Und wie bald ist die Hypothek zu bezahlen? Wer soll da helfen? Wir müssen aus der Hütte. Kleingläubige, warum zweifelst du? Wie er uns heute hilft, so wird er uns auch weiterhelfen. Er ist mächtiger als die Sorge und größer als die Not. Er hat bereits geholfen, lieber Vater, liebe Mutter. Wer in diesem Augenblicke in die ärmliche Stube getreten wäre, dem hätte ein Odem Gottes entgegengeweht, als ob er sich in der Kirche befinde. Die Armut, das Elend führt zu Gott. Der Reichtum aber macht gleichgültig gegen den Geber aller Güter. Das Feuer knisterte im Ofen und das Wasser begann im Topfe zu singen. Es wurde nach und nach warm im Raume und auch die Menschen waren warm und lebendig geworden. Als Engelchen dann nach Hause ging, begleitete Eduard sie vor die Haustür. Ich habe heute auch etwas erhalten. Es kam mit der Post. Aha, ein Brief. Nein, sondern ein Paket und eine Karte. Eine Karte? Heute ist doch nicht dein Geburtstag gewesen. Nein, den kennst du ja genau. Es war nicht eine Geburtstagskarte, sondern eine viel schönere. Eine Ballkarte. Eine Balka? Das Wort blieb ihm auf der Zunge liegen. Ich habe sogar einen Maskenanzug erhalten. Es war ihm ganz so, als ob sich eine harte, kräftige Hand um seine Kehle lege, um ihn zu erwürgen. Einen Maskenanzug. Den kann ein Mädchen doch nur von ihrem Geliebten oder Verlobten erhalten. Meinst du? Nun, vielleicht habe ich so einen Verliebten oder Verlobten. Sie war nicht schlecht. Sie war auch nicht leichtsinnig. Sie war nur jung und unerfahren. Sie hatte ihn lieb, so lieb. Nun ja, wie man einen Nachbarssohn gewöhnlich zu haben pflegt, dachte sie. Und da gab es ihr Spaß, ihn ein wenig zu necken oder gar zu ärgern. Denn dass er sich ärgere, das hörte sie ja. Seine Stimme bebte vor Zorn. Ich gehe als Italienerin. Das kenne ich nicht. Möchtest du mich nicht einmal in dem Kostüm sehen? Wenn ich darf. Komme nachher herüber, wenn die Eltern nicht mehr wach sind. Gut, Engelchen. Ich komme. Er stand unter der offenen Türe und blickte ihr starren Auges nach. Er hatte keinen Gedanken, kein Gefühl. Aber er wusste, dass er tot sei. Tot, gestorben an einem plötzlichen, fürchterlichen Schlage, der auf sein Herz gefallen war. Als Engelchen ihre Wohnung erreichte, waren die Eltern noch wach. Der Vater begann sogleich wieder von der Einladung zu sprechen und von dem Glücke, welches ihr daraus erwachsen könne. Und die Mutter breitete den mit goldenen und silbernen Flittern besetzten Anzug vor ihr aus und machte sie aufmerksam, wie derselbe noch zu verschönern wäre. Die Flitter machten auf sie, das unbemittelte Webermädchen, Eindruck und das, was der Vater sagte, schmeichelte ihrer Eigenliebe. Geld, Geschmeide, kostbare Kleider, Vergnügungen aller Art schwebten an ihrem geistigen Auge vorüber. Eine reiche Frau. Eine reiche Frau. Sie bemerkte gar nicht, dass der Vater nach einiger Zeit zur Ruhe ging und beachtete es kaum, dass die Mutter ihm nach wenigen Minuten folgte. Sie öffnete leise, leise die Türe und ließ Eduard herein. Sein Gesicht erschreckte sie. Die Farbe desselben spielte in das Aschfahle. Seine Augen waren eingefallen und in seinen Zügen lag ein Etwas, vor dem sie sich fürchten zu müssen glaubte. Soll ich mich umdrehen? Ich bitte dich darum. Er drehte seinen Stuhl gegen die Wand. An derselben hing ein Spiegel. Er sah im Spiegel alles, alles, alles. Eduard sah ihre vollen, blendenden Arme, diesen üppigen Nacken, die reiche Büste, die enge Taille, das kleine Füßchen und das schön geformte Bein. Er war vorhin so unfreundlich gegen mich. Und dafür muss er bestraft werden. Er soll mich in diesem Anzug sehen und vor Ärger vergehen müssen. Vor dem Vater möchte ich mich nicht zu sehen lassen. Ich schämte mich zu Tode. Er war ein armer Weber und kein erotischer Gourmand, kein Kenner weiblicher Schönheit. Aber das Bild, welches sich jetzt innerhalb des Spiegelrahmens bewegte, dünkte ihm der Inbegriff alles Herrlichen und Schönen zu sein. Nun, wie gefall ich dir? Ganz und gar nicht. Weißt du, wer hier bei uns Arm und Bein und Brust so zeigt wie du? Sie errötete und wurde schon im nächsten Moment wieder blass. Ihr mädchenhaftes Zartgefühl erkannte das Richtige, aber er sollte nicht über sie triumphieren. Nun, wer denn? Die Mädchen, welche verloren sind. Er stand trotz seiner ärmlichen Kleidung so hoch, so stolz vor ihr, wie ein Prophet, ein Prediger. Für jetzt bin ich der Einzige, dem du dich gezeigt hast. Es bleibt dir nur die Wahl zwischen mir und der Schande. Entscheide dich, Angelika. Was redest du da von Schande und von dir? Zwischen euch nur hätte ich zu wählen. Was bildest du dir ein? Du bist nicht klug, du bist nicht gescheit. Mit dir ist nichts anzufangen. Hätte er es zu einem freundlichen Blicke bringen können, so hätten sich zwei brave Herzen hier gefunden. Aber es gelang ihm nicht. Also du gehst auf den Ball? Ja, ich gehe. Es bringt mich nichts davon ab. Ich selbst will es. Und der Vater hat es auch befohlen. Die Stubentür schloss sich hinter ihm. Seine Schritte gingen laut und schlurfend nach der Haustür. Heute war Sonntag. Am Morgen dieses Tages hatten zwei Lastwagen vor der Tür des Seidelmannschen Hauses gehalten, von denen eine große Anzahl Webstühle abgeladen worden waren. Was willst du mit dem Zeug? Es ist alt und abgenutzt. Der Verleger streichelte wohlgefällig sein Kinn. Das verstehst du nicht. Diese Webstühle habe ich aus einer Konkursmasse erstanden. Das Stück kostete mich 2 Gulden. Wer hier von mir Arbeit haben will, muss einen Stuhl von mir nehmen. Entweder per Kauf oder auf Miete. Ich verkaufe das Stück zu 20 Gulden. Wird der Stuhl alt und es bricht etwas, ist der Mieter vertraglich gezwungen, mir 20 Gulden zu zahlen. Ein jeder wuchere mit dem Funde, das ihm verliehen ist. Zu derselben Zeit saß der junge Seidelmann im Kontor und bemühte sich, für den zu erwartenden Maskenball die Figuren einer Polonaise zu Papier zu bringen. In der hintersten Ecke des Raumes stand ein hageres, dürftiges Männchen am Stehpulte. Der Schreiber Bayer. Er trippelte mit den Füßen, er kaute ungeduldig an der Feder. Endlich klappte er das Buch zu und näherte sich dem jungen Prinzipale. Was wollen Sie? Sie entsinnen sich doch wohl, dass voriges Frühjahr Ihr Dienstmädchen krank geworden war. Sie machten mir damals den Vorschlag, Ihnen während dieser Zeit meine Tochter zur Aushilfe zu geben. Und Sie wissen auch, dass in der letzten Nacht, in der meine Tochter in ihrem Hause schlief, sich jemand in ihre Kammer schlich. Ah, sie hat also einen Liebhaber gehabt, den sie mit in ihre Kammer genommen hat. Das wirft allerdings ein höchst eigentümliches Licht auf ihr Fräulein Tochter. Man hätte den scharfen Blitz, welcher jetzt durch die Brille des Schreibers zuckte, dessen matten Augen kaum zugetraut. Ich bitte Sie sehr, die Ehre meines Kindes nicht anzutasten. Derjenige, welcher es gewesen ist, hat dem Mädchen, das vor Ermüdung in tiefem Schlaf gelegen hat, Gewalt angetan. Sie hat sich nach Kräften gewehrt, sie hat auch um Hilfe gerufen, aber niemand hat sie gehört. Ja, das ist ja ein wirkliches Abenteuer. Wer ist denn der Glückliche gewesen? Der Sohn des Hauses. Seidelmann brachte es fertig, seinem Gesichte einen ganz erstaunten Ausdruck zu geben. Was? Der Sohn des Hauses soll es gewesen sein? Ja. Der Sohn des Hauses bin ja ich. Nichts anderes. Fritz Seidelmann stemmte beide Hände in die Hüften und warf den Kopf empor. Befehlen Sie vielleicht gütigst, dass ich Ihre Tochter heirate? Nein. Ich hoffe jedoch, dass Sie ehrlich genug sein werden, sich des armen, unschuldigen Kindes, welches wir erwarten, anzunehmen. Und wenn ich das nicht tue? So werde ich den Weg des Gesetzes betreten müssen. Schön, mein Lieber, tun Sie das. Sie werden ja erfahren, wie weit es auf diesem Wege zu bringen ist. Meine Tochter hat Sie an der Stimme erkannt. Außerdem aber hat sich während des Ringens mit Ihnen ein Ring von Ihrem Finger abgeschoben und ist in der Hand meiner Tochter geblieben. Sie hat ihn behalten, um beweisen zu können, dass Sie es gewesen sind, der die Alimente zu zahlen hat. Fritz Seidelmann fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Er war sichtlich verlegen geworden. Ihr Name ist auf der Innenseite deutlich zu lesen. Der Goldschmied, von dem Sie den Ring haben, wird leicht aufzufinden sein. Nehmen Sie sich nun meiner Tochter an. Ich habe das Mädchen mit keinem Finger berührt. Wie sollte ich? Ich, Friedrich Seidelmann, die Schande auf mich laden, der Vater eines unehelichen Kindes zu sein. Aber Sie sind es ja doch. Schweigen Sie! So sind wir einstweilen fertig. Ich wollte Ihnen immer ein treuer Diener sein. Jetzt ist meine Frau todkrank. Ich bin Ihr Mann, der Vater Ihrer Kinder. Sie muss mir lieber sein als Ihr Pult. Und von Sonntagsarbeit steht kein Wort in unserem Vertrag. Ich gehe. Er wendete sich um, griff nach der Mütze und ging. Aber schon wenig später ging die Tür wieder auf und der fromme Onkel trat ein. Ah, Onkel August. Du bist ein gewiefter, spitzfindiger Kerl. Du hast schon manches glatt gemacht, was bei anderen nicht eben werden wollte. Ich muss dich um einen Rat bitten. Erinnerst du dich des hübschen Dienstmädchens, welches bei deinem letzten Besuche zu Ostern bei uns war? Und Seidelmann erzählte, wie er nachts zu dem Mädchen in die Kammer geschlichen war, wie sie sich gewehrt hatte und wie es ihr doch nichts hatte nützen können. Fritz, Fritz, was für ein Gottloser und was noch viel, viel schlimmer ist. Was für ein unvorsichtiger Mensch bist du gewesen. Aber dir fällt ja der Schwur zu. Das weiß ich wohl, doch ich werde gar nicht zum Eide kommen. Sie kann nämlich beweisen, dass ich es bin, der sie in der Kammer aufgesucht hat. Sie hat mir während der Gegenwehr einen Ring vom Finger gezogen. Da trat August Seidelmann einen Schritt zurück, schlug die Arme über die Brust zusammen und betrachtete seinen Neffen mit überlegenen Blicken. Ist der Ring wertvoll? Ich habe 15 Gulden bezahlt. Und du siehst nicht ein, dass sie den Ring gestohlen hat? Alle Teufel, du hast recht. Der erste Zug gewinnt. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Und ihren Vater jagst du aus der Arbeit. Etwa zur gleichen Zeit ging Eduard Hauser mit gesenktem Kopfe, tief in Gedanken versunken, der Amtsstadt zu. Wie ist die Angelika zu retten? Wer kann ihr den Anzug geschickt haben? Wenn ich das doch erfahren könnte. Als er die Stadt erreichte, bog er in eine der Gassen ein und blieb vor einer Tür stehen, über welcher auf einem Schild zu lesen war, dass der Besitzer sich mit dem Ein- und Verkaufe alles Möglichen befasse. Neben der Tür stand auf einem Blechschilde: Maskengarderobe wird hier zu vorübergehendem Gebrauche verliehen. Haben Sie Maskenball daheim? Ich kann Ihnen nur ein Domino bieten. Die Herren vom Casino haben meine ganze Garderobe in Anspruch genommen. Eduard wusste nicht, was ein Domino ist. Aber er wollte sich keine Blöße geben. Zeigen Sie ihn mir. Er ist unten im Lager. Warten Sie einen Augenblick. Eduard blieb einen Augenblick allein. Sein Blick fiel auf den alten Schreibtisch. Darauf lag ein aufgeschlagenes Buch und da las er, ohne dass er bei der ungewöhnlichen Größe der Schrift noch näher zu treten brauchte: Herr Kaufmann Strauch, einen Türkenanzug, 5 Gulden. Fräulein Marie Tannert, seine Geliebte, einen Anzug als Tscherkessin, 5 Gulden. Beides bezahlt. Der Händler kam zurück. Was er Domino nannte, das war ein alter, schwarzer Mantel aus dünnem, schlechtem Zeug mit einer Kapuze. Ich hole ihn mir übermorgen. Eduard begab sich in ein Wirtshaus, wo er sich ein Glas Bier und so dann Papier, Feder und Tinte geben ließ. Herr Kaufmann Strauch, wenn Sie mit den Mitgliedern des Casinos den beabsichtigten Maskenball besuchen, sind Sie am 3. Tage darauf eine Leiche. Sie haben davon abzusehen, dies aber keinem einzigen Menschen zu sagen. Sie stellen sich krank und bleiben zu Hause. Auch die Tannert muss denken, dass sie kommen. Ich hoffe, dass sie gehorchen. Der Waldkönig. Um dieselbe Zeit hatte sich der Fremde, der sich Vetter Arndt nannte, noch einmal zu dem Orte im Wald begeben, an welchem die Leiche des Grenzbeamten gelegen hatte. Er musterte das Terrain genau, ob der Mörder vielleicht in einem Hinterhalte gelegen hätte, aber das war nicht gut möglich. Hier 3 einzelne Tannen, drüben eine freie Lichtung und an den beiden anderen Seiten der Wald mit den weit auseinanderstehenden Stämmen. Wo sollte sich da ein Versteck finden? Arndt folgte dem gegenüber dem Städtchen gelegenen Waldessaum und kam an eine hohe Eiche, welche einige 100 Jahre alt sein mochte. Er blieb plötzlich stehen, weil einige mit neuem Schnee gefüllte Löcher auf dem Boden seine Aufmerksamkeit fesselten. Fußstapfen. Hier haben sich zahlreiche Menschen zusammengefunden. Ob zugleich, einzeln oder nach und nach, das ist leider nicht zu unterscheiden. Sind es Pascha gewesen? Wollen doch mal den alten Stamm untersuchen. Aber trotz allen Suchens konnte er nichts Auffälliges oder Ungewöhnliches an dem alten Stamme entdecken. Arndt kehrte nach der Försterei zurück, wo der Alte wunderlich schon einige Zeit ungeduldig auf ihn wartete. Denkt euch, der Bayer ist arretiert. Wegen Hehlerei und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Der, ein Hehler? Das ist im ganzen Leben nicht wahr. Was soll er denn gehehlt oder verhehlt haben? Einen Diebstahl, den seine Tochter ausgeführt hat. Die Gustl, das arme Wurm. Nun geht aber gleich die Welt unter. Na, sie ist auch arretiert. Und die arme, kranke Frau Bayer ist dann im Schrecken gestorben. Sind diese Bayers brave Leute? Brave Leute. Würde ich denn so ins Pulverfass geraten, wenn es nicht brave Leute wären? Herrgott von Mannheim, ich möchte der ganze Welt den Kopf abhacken. Arndt sprang auf und verließ das Haus. Im Städtchen angelangt, klopfte er an die Tür des Pfarrhauses. Als er auf das laute Herein des Pfarrers eintrat, fand er einen alten, ehrwürdig aussehenden Mann mit mild blickenden Augen und einem Johannesgesichte. Herr Pfarrer, heute kam ich hier an und hörte von einem großen Unglücke, welches die brave Familie Bayer betroffen hat. Ich möchte etwas für diese beklagenswerten Leute tun. Was die armen, zurückgebliebenen Kinder anbetrifft, ich möchte sie dem Weber Hauser anvertrauen. Dann bitte ich, Herr Pfarrer, diese Kleinigkeit in Empfang zu nehmen. Hier 50 Gulden zur Beerdigung der Toten und hier 100 Gulden, von denen Sie nach Bedürfnis an Hauser zahlen. Zuletzt nehmen Sie noch hier dies Päckchen, es enthält 1000 Gulden, welche Summe zur Aufbesserung Ihrer Armenhausverhältnisse verwendet werden soll. Der Pfarrer stand vor Erstaunen starr und steif. Werter Herr, wenn ich nun gefragt werde, wem wir diese Gaben und Wohltaten zu verdanken haben, wie soll ich dann antworten? Nennen Sie meinen Namen. Bitte, wie heißen Sie? Der Fürst des Elends. Guten Abend, Hochwürden. Im nächsten Augenblick war er zur Tür hinaus. Der Pfarrer stand da, als hätte ihn der Schlag gerührt. Er wusste gar nicht, was er denken, was er tun sollte. Zu etwa der gleichen Zeit saß Eduard in der väterlichen Hütte und versuchte, sein unruhiges und betrübtes Herz zu beruhigen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass ich des Försters Schlitten noch hier habe. Der Schlitten stand hinter dem Häuschen. Eduard spannte sich vor und fuhr zum Orte hinaus, hinein in den dunklen Wald. In der Försterei war das Abendbrot beendet, als Eduard den Schlitten und die nun leeren Körbe zurückbrachte und sich sofort wieder verabschiedete. Er wollte mit sich und seinem Kummer alleine sein. Der Vetter Arndt war schon hinauf in seine Stube gegangen. Er trat an das Fenster und blickte hinaus in die wirbelnden Schneeflocken. Was ist das? Ja, das ist eine menschliche Gestalt, in ein weißes Betttuch gehüllt. Der Kerl scheint das Forsthaus zu beobachten. Oder sollte er vielleicht auf den Eduard Hauser warten? Er öffnete rasch einen Koffer, steckte ein Betttuch und einige falsche Bärte zu sich und nahm auch zwei eigentümliche Gegenstände hervor, über deren Bestimmung der Uneingeweihte sicher nicht ins Klare gekommen wäre. Es waren nämlich zwei Schneeschuhe, nicht so lang wie die in Norwegen gebräuchlichen, aber desto breiter. Er eilte hinab, trat durch die vordere Türe und legte da die Schneeschuhe an. Dann wickelte er das weiße Betttuch um sich und setzte sich in Bewegung. Eduard schritt langsam und in Gedanken versunken die Straße hinab. Halt! Was machst du hier? Rechts aus dem Walde kam eine schwarze Gestalt über den zugewehten Straßengraben gesprungen und stellte sich vor ihn hin. Die Gestalt war mit einer schwarzen Maske versehen und sah ganz genau so aus, wie man den Pascha-König zu beschreiben pflegte. Was geht denn dich das an? Ich bin der Waldkönig und muss wissen, was in meinem Revier geschieht. Ich habe ein gutes Gewissen. Ich kenne dich. Du bist Hausers Eduard. Du arbeitest für den Seidelmann. Jetzt nicht mehr. Ah, das ist recht. Ich habe längst ein Auge auf dich gehabt. Du musst in meine Dienste treten. Nein. Warum nicht? Weil ich ein ehrlicher Kerl bin. Ich gebe dir 3 Tage Bedenkzeit. Sagst du bis dahin nicht ja, so lasse ich dich erschießen. Das erschreckt mich nicht. Dann lasse ich deine Eltern und deine Geschwister sterben. Dann bist du der Mörder. Ich erschieße dir die Liebste. Ich habe keine. Und Hoffmanns Angelika? Die geht mir nichts an. Da legte der Waldkönig seine Hand auf die Schulter Eduards. Mensch, bist du denn nicht gescheit? Hast du nicht gehört, wie viel bei der Pascherei verdient wird? So einer wie du kann jährlich wohl an die 3000 Gulden verdienen. Und außerdem gebe ich dir, wenn du zusagst, auf der Stelle einen 100-Gulden-Schein als Angeld, als Geschenk. Höre, Pascha-König, ich bin ein armer Teufel. Aber mein Leben, meine Seele, meine Ehrlichkeit und mein Gewissen verkaufe ich dir nicht für 1 Million. Eduard ging, ohne von dem Pascha-Könige zurückgehalten zu werden. Als er in das Städtchen zurückkam, kam ihm ein Mädchen entgegen und eben als sie an ihm vorbei wollte, erkannte er sie, obwohl sie wegen der Kälte ein Tuch um den Kopf geschlagen hatte. Engelchen! Was gibt's? Bleibt's bei dem, was du gesagt hast. Du gehst wirklich auf den Ball. Ja. Gut. So gehe ich auch. Auf den Ball? Nein. Unter die Pascha. Sie erschrak doch. Aber im nächsten Augenblicke sagte sie sich, dass der ehrliche Bursche das niemals tun werde. Okay, wie solltest du das anfangen? Sehr leicht und einfach. Und er erzählte ihr von seiner Begegnung mit dem Waldkönig. Dann hat er gesagt, wenn ich nicht in seine Dienste trete, so müsse ich sterben. Vater und Mutter auch. Die Geschwister. Und endlich auch noch du. Ich? Warum ich? Weil er geglaubt hat, du bist meine Geliebte. Er hat gedacht, dass du mir höher stehst als meine Ehrlichkeit. Da trat sie ihm einen Schritt näher. Hat er da recht? Nein. Also du würdest mich lieber ermorden lassen, als dass du zu dem Waldkönige gingst? Ich würde dich zu beschützen suchen, aber zu den Paschern ginge ich auf keinen Fall. Es ist gut. Gute Nacht. Sie ging. Es war ihr gar nicht so ums Herz. Sie freute sich über seine Ehrlichkeit, aber ihre Selbstliebe hätte es gern gesehen, wenn er gesagt hätte, dass sie ihm höher als alle moralischen Bedenken stehe. Das musste ihrer Meinung nach bestraft werden. Eduard blickte ihr kopfschüttelnd nach. Ich muss auf den Ball, um sie zu beschützen. Aber das kostet Geld, viel Geld. Ich muss essen und trinken. Vielleicht teuren Wein. Und ich hab doch nichts. Hätte ich bei dem Waldkönige ja gesagt, so hätte ich jetzt 100 Gold. Da kam ihm eine Männergestalt entgegen. Er erkannte sogleich den Vetter Arndt, der dem Waldkönig noch eine Weile unbemerkt gefolgt war, ihn dann aber in der Nähe des Städtchens verloren hatte. Nun? Haben Sie Wort gehalten in Beziehung auf die Verschwiegenheit, welche ich forderte? Ja, Herr. Nur der Vater weiß es. Wie ich erfahren habe, hat sich heute Ihre Familie verdoppelt. Freilich. Aber das macht keinen Schaden. Denken Sie sich, der Herr Pfarrer hat meinem Vater 50 Gulden gegeben. Das ist wohl viel. Und dennoch brauchen Sie Geld? Ich? Wieso? Nun, Sie haben es doch vorhin gesagt. Davon weiß ich kein einziges Wort. Auf dem Nachhausewege. Haben Sie da mit niemandem gesprochen? Nein. Ja, doch. Aber woher wissen Sie das? Ich hörte jedes Wort, was gesprochen wurde. Herr Hauser, Sie sind aus dieser Versuchung glanzvoll hervorgegangen. Ich freue mich sehr. Sabalot, Sie sind doch nicht etwa gar der Waldkönig? Nein, mein Lieber. Ich will Ihnen vielmehr offen gestehen, dass ich ihn fangen will. Wollen Sie sich 1000 Gulden verdienen? 1000? 1000? Mein Gott. Natürlich. Ja. Ich will den Waldkönig fangen. Aber ihn nicht allein, sondern auch alle seine Spießgesellen. Wenn dies mit Ihrer Hilfe geschieht, zahle ich Ihnen eine Prämie von 1000 Gulden. Herr, ist das wahr? Herr, ich mache mit. Auf der Stelle. Halt nicht so schnell. Es wird Zeit dazu gehören. Und Sie werden extra Ausgaben haben. Ich werde Ihnen also wöchentlich 20 Gulden Löhnung geben. Eduard war über die Maßen glücklich und im Überschwange seines Gefühls erzählte er seinem Gönner von dem bevorstehenden Maskenballe und wie es nun möglich sei, sein Engelchen vor möglichem Unheil zu behüten. Am Nachmittag des darauffolgenden Tages hatte Arndt sich in die Stadt begeben und auf dem Gerichtsamte unter Hinweis auf seine Vollmachten als Geheimpolizist die Freilassung des Schreibers Bayer erwirkt. Der Aktuar ließ den Schreiber, der noch nichts von dem Tode seines Weibes erfahren hatte, vorführen. Dieser trat herein, todesbleich und mit niedergeschlagenen Augen. Fassen Sie sich. Freud und Leid treffen sehr oft zusammen. Es hat Sie allerdings ein schwerer Verlust getroffen, aber Gott hat für den rechten Trost gesorgt. Ihre Kinder werden nicht mehr Hungerleiden brauchen. Ein schwerer Verlust? Spannen Sie mich nicht lange auf die Folter, Herr Aktuar. Sagen Sie es lieber gleich. Nicht wahr? Meine Frau ist gestorben. Ich kann diese Frage leider nicht verneinen. Da sank der Gefangene auf den Stuhl und schlug die Hände vor das Gesicht. Auch die Nachricht, dass er selbst nun frei sei, vermochte ihn nicht zu trösten. Mein Weib ist tot und unsere Ehre ist dahin. Herr Aktuar, meine Tochter darf nicht mit mir gehen. Leider nein. Der Schreiber senkte den Kopf und ging. Die Nacht brach herein. Er ging nicht durch die Stadt, sondern er machte einen weiten Umweg. Er, der noch in Untersuchung stand, der Vater einer Diebin, wollte sich nicht sehen lassen. Sie ist tot. Sie hat mit mir gedacht und gehungert, mit mir gelitten und gekummert, und nun ist sie gestorben ohne mich. Ich muss zu ihr. Hin zu ihr. Er schleppte sich weiter. Die Kälte wurde schneidend. Er bog nach der Straße ein. Kaum hatte er diese erreicht, kam ein Schlitten gesaust. Bayer trat auf die Seite, aber der Schlitten hielt vor ihm an. Kerl, wo kommst du denn her? Du bist doch nicht etwa aus der Gefangenschaft entflohen? Man hat mich entlassen. So lass ihn, Fritz. Siehst du, wie er bebt, wie er zittert? Hörst du das Klappern seiner Zähne? Das böse Gewissen hat ihn gepackt und wird ihn nicht wieder fahren lassen. Fatz. Bayer sagte nichts und dachte nichts. Er schlotterte taumelnd weiter. So erreichte er das Heimatstädtchen. Bei Hauser sind die Kinder. Ich muss sie einmal hören. Einmal sehen. Auch hier ging er um den Ort herum und stieg von hinten über den Zaun in Hausers kleines Gärtchen ein. Der Schnee ging ihm bis über die Knie empor. Er näherte sich dem Fensterladen, in welchem sich ein Astloch befand. Betrübtes Menschenkind, wisst, dass die Leiden dieser Erden des Himmels beste Gaben sind. Bayer stieg über den Zaun zurück und wartete weiter durch den Schnee fort. Er erreichte die Pforte des Friedhofs. Er trat ein und schritt auf das Leichenhaus zu. Am Morgen erzählte man sich im Orte eine seltsame Kunde. Der Totengräber hatte das Grab der Schreibersfrau beginnen wollen und war dabei in die Leichenhalle gekommen. Dort hatte er die Tote gefunden, in den Armen ihres Mannes liegend. Auch er war tot. Viele, viele gingen hinaus auf den Kirchhof, um das seltsame Paar zu sehen. Auch der Arzt kam. Er konstatierte, dass der Schreiber erfroren sei. Nicht seit Jahren langsam verhungert? Boah. Niemand glaubt mehr, dass ein Mensch wirklich verhungern kann. Zu derselben Zeit, als Bayer seine Kinder in der Wohnstube der Hausers beobachtete, hatten sich Eduard und der Fürst des Elends im Walde bei der alten Eiche verabredet. Sind Sie da? Schon längst. Waren wir hier? Ja, bereits drei. Psst. Horchen Sie. Ein Mann kam leise daher, trat an den Baum, langte mit der Hand empor und brannte dann ein Streichholz an. Arndt bemerkte, dass er einen Zettel in der Hand hatte. Er tat ihn, als das Licht verlöscht war, wieder an den Ort zurück und entfernte sich dann. Kommen Sie, sehen wir nach dem Zettel. Er griff an dem Stamme empor und fühlte ein dürres Aststümpfchen. Er zog es heraus und hatte nun ein Kästchen in der Hand. Licht. Arndt sah, dass auf den Boden des Kästchens ein Papier geklebt war. Er nahm sein Notizbuch hervor und notierte sich folgende Zeichen. 8, 16, 6, 13, 20, 7, Strich, 15, 25, 6, 24, 21, Strich, 8, 23, 18, 25, 23, 18, 7. Was mögen diese Ziffern zu bedeuten haben? Wie es scheint, sind das drei Worte. Aber für welchen Buchstaben steht die einzelne Ziffer? Das ist die Frage. Wohl einfach dem Alphabet nach. Aber auf diese Weise ergaben die Ziffern kein verständliches Wort. Pascha sind keine gelehrten Leute. Wir wollen einmal das Alphabet umkehren, sodass 25a und 1z bedeutet. Vielleicht geht's so. Und kaum hatten sie angefangen... Ich hab's. Auskunft, Laube, Schacht. Aha. Auskunft erhält man also auf dem Bergwerksschachte. Wir wissen jetzt, über welche Stelle der Waldkönig seine Instruktionen an die Pascha weiterzugeben pflegt. Kurz nach dem Mittagessen des darauf folgenden Tages machte sich Eduard auf nach der Nachbarstadt, um seinen Domino zu holen. Heute kann ich Ihnen etwas Besonderes anbieten, wenn Sie einige Gulden mehr anlegen wollen. Was denn? Eine prächtige Charaktermaske. Da hängt sie. Kaufmann Strauch hatte sie für sich bestellt, hat sie aber vorhin abgesagt. Wie herrlich das passte. Eduard, der an Strauchs Stelle den Ball besuchen wollte, konnte nun auch dessen Maske erhalten. Was kostet sie? 6 Gulden. Leicht zu bezahlen. Ich nehme sie. Der Fastnachtsdienstag pflegt ein Tag der Freude und der Belustigung zu sein. Prinz Karneval wird in den reichen Kreisen großer und kleiner Städte geehrt. Als Engelchen die Schenke erreichte, zog sie ihre seidene Halbmaske aus der Tasche und befestigte sie vor das Gesicht. Dann stieg sie die Treppe empor. Sie gab ihr Tuch ab und trat in den Saal. Es war doch ein eigenes Gefühl, mit welchem sie diesen Schritt tat. Fast war es ihr, als ob sie wieder umkehren solle. Endlich, endlich! Ich habe mit herzlicher Sehnsucht auf dich gewartet, schöne Italiener. Bitte diesen Walzer. Er legte den Arm um sie und sie flog mit ihm durch den Saal. Während sie dann ruhten, nahm er den Arm gar nicht mehr von ihrer Taille. Sie an, dass ich es bin, der Sie eingeladen hat? Ja. Sind Sie gern gekommen? Sehr gerne. Aber Ihr Bräutigam, Ihr Geliebter? Ich habe keinen. Wieder ging es zum Tanze. Und dann führte er sie an einen Tisch, an welchem Wein und andere Erfrischungen zu haben waren. Sie musste trinken und von Delikatessen kosten, deren Namen sie nicht kannte, ja, die sie in ihrem Leben noch nicht gesehen hatte. Dann wurde sie in die Unterhaltung gezogen. Diese vornehmen Damen und Herren hatten zwar alle ihre Gesichter verhüllt, aber sie waren so freundlich, so lustig, so zutraulich. Oh, wer doch auch so reich und so vornehm sein und immer an solchen Vergnügungen teilnehmen könnte. Wer aber war ihr Tänzer? Sie vermochte nicht, dies zu erraten, aber sie bemerkte, dass er bei den anderen in Ansehen stand. Jetzt saß sie an seiner Seite und erhielt ihre Hand in der seinigen. Am Eingange lehnte eine Maske, welche die Augen nicht von den beiden ließ. Seidelmanns Blick fiel jetzt zufällig nach jener Richtung, und da erhob er sich schnell. Er glaubte, den jungen Kaufmann Strauch vor sich zu haben. Eduard war des Öfteren bei Strauchs gewesen und wusste, dass der junge Strauch ein wenig mit der Zunge anstieß. F. Wie gefällt sie dir? Na, so leidlich. Leidlich? Bist du blind? Du hast Fischblut. Ich aber gehe in Flammen auf. Sie muss mein werden. Das gelingt dir nicht. Du sollst Zeuge sein. Sakrament. Ich soll dabei sein. Da drüben über dem Gange gibt es nämlich ein kleines Gastzimmerchen. Der Schlüssel steckt bereits in meiner Tasche. Seidelmann kehrte zu Engelchen zurück und Eduard war gezwungen, trotz seiner mehr als ernsten Stimmung an dem Vergnügen teilzunehmen. Er hatte sich noch nie in solcher Gesellschaft befunden, aber er fand, dass es ihm nicht schwer fiel, sich ohne alle Fehler zu bewegen. Die Zeit verging und die Gesellschaft wurde immer lustiger und lustiger. Jetzt war es 10 Uhr. Du kannst schon vorausgehen. Will wie denn mit? Ich glaube, dass der Champagner gewirkt hat. Mach schnell, denn ich komme gleich nach. Eduard erreichte vollständig unbemerkt das betreffende Stübchen. Bereits nach kurzer Zeit hörte er nahende Schritte. Die Tür wurde geöffnet. Hier herein? Ich wollte doch hinab, um Luft zu schöpfen. Das würde nicht geraten sein, Fräulein Hofmann. Da unten würde Ihre Maske eine Menge neugierige Augen auf sich ziehen. Er zog sie sanft in das Zimmer, nahm den Schlüssel herein, steckte ihn ein, und als er dann den Riegel vorschob, bemerkte das Mädchen gar nicht. Bitte, nehmen Sie Ihr Platz. Sie ergriff einen Stuhl, um sich darauf zu setzen. Oh nein, die Königin des Festes auf einem Holzstuhle, das könnte ich gar nicht verantworten. Bei diesen Worten schob er sie auf das Sofa. Das war freilich nicht so, wie sie wollte, aber er war so höflich. Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Soll ich die Maske abnehmen, Engelchen? Er nahm die seidene Maske ab. Sie erblickte sein Gesicht und erbleichte. Doch bereits im nächsten Augenblicke kehrte das Blut verräterisch in ihre Wangen zurück. Herr Seidelmann! Psst, Kind, nicht so laut. Man soll uns doch nicht hören. Bitte! Lassen Sie uns gehen. Ich muss nach Hause. Bleiben Sie. Wenigstens noch einige Augenblicke, bis Sie alles gehört haben, was ich Ihnen sagen muss. Sie sah das trotz seiner Jugend bereits ziemlich abgelebte Gesicht des Kaufmanns hart neben dem ihrigen. Sie sah seine Augen mit unkeuschem, gierigem Ausdruck auf sich gerichtet. Hätten Sie nicht Lust, in unser Haus zu ziehen? Was sollte ich da? Als Dienstmädchen? Wo denken Sie hin? Sie, eine wahre Königin an Schönheit und Dienstmädchen? Das wäre die größte Sünde, die ich mir nur denken kann. Nein, wissen Sie, in der Residenz gibt es Stellungen, welche man mit dem Ausdruck Stütze der Hausfrau bezeichnet. Sie erhält ein sehr hohes Gehalt. 100 Gulden. Und von mir erhalten Sie heimlich noch ebenso viel. Ihre Augen richteten sich groß und erschrocken auf ihn. Von Ihnen? Wozu? Für eine Kleinigkeit. Eben weil ich Sie liebe. Abends, wenn Sie schlafen gehen, würde ich Sie bitten, zuweilen Ihre Tür nicht zu verschließen. Nicht wahr, Engelchen? Sie willigen ein. Sie erhob sich von ihrem Sitze und er tat dasselbe. Sie standen voreinander, sie mit zornigen und er mit lüstern glühenden Augen. Wissen Sie, was es heißt, meine Frau zu sein? Sie wollen nicht eine Frau, sondern eine Geliebte. Und wenn das so wäre, so bezahle ich gut. Ja, mit dem Gefängnisse. So, wie Sie es mit der armen Gustl Bayer getan haben. Sie haben mich hierher gelockt, um mich ins Unglück zu stürzen. Aber das wird Ihnen nicht gelingen. Ich hasse, ich verachte, ich verabscheue Sie. Da nahmen seine Züge plötzlich den Ausdruck eisiger Kälte an. Er bohrte sein Auge herausfordernd in das ihrige. Ich habe Sie für heute eingeladen. Sie sind meine Dame. Sie gehören mir. Ich will meinen Lohn haben. Ich werde um Hilfe rufen. Wenn Sie ein einziges Wort reden, welches lauter ist, als ich es wünsche oder gestatte, so haben Sie das Unglück Ihrer Eltern auf dem Gewissen. Ich werde Ihrem Vater keine Arbeit mehr geben. So wird der liebe Gott für uns sorgen. Sie sind ein Bösewicht. Und ich will lieber verhungern, verschmachten und erfrieren, ehe ich mich von Ihnen ernähren lasse. Sie spielen die Heldin, aber ich weiß, woher das kommt. Sie leugnen zwar, einen Geliebten zu haben, aber der Hauser, der nichts nutzt, steckt Ihnen doch im Kopfe. Das gibt ein sauberes Paar. Ich habe nicht nötig, dem ersten Besten zu sagen, ob ich einen Geliebten habe oder nicht. Eduard Hauser ist ein ganzer Kerl. Er ist tausendmal mehr wert als Sie. Ich habe ihn beleidigt und gekränkt, weil ich noch gar nicht wusste, wie lieb ich ihn habe. Gehen Sie! Lassen Sie mich vorüber! Sie streckte die Arme aus, um ihn beiseite zu schieben. Er aber umfasste sie schnell. Unsinn! Hier bleibst du. Mein musst du werden, und wenn du wie eine Löwin nach Hilfe brüllen solltest. Sie brauchte gar nicht, um Hilfe zu rufen, denn diese stand bereits vor ihr. Strauch! Alle Teufel, was fällt dir ein? Seidelmann hielt Engelchen, die über das Erscheinen eines Zweiten so bestürzt war, dass sie sich gar nicht rührte, noch immer in den Armen. Da fasste ihn Eduard bei der Brust, holte mit der anderen Hand aus und versetzte ihm eine schallende Ohrfeige. Kreuzdolmetscher, das ist arg. Bist du etwa verrückt geworden, Mensch? Verrückt nicht, aber ein anderer bin ich geworden. Sehen Sie her. Eduard, oh Gott sei Dank. Seidelmann starrte den Webersohn an, als ob er ein Gespenst vor sich sehe. Dann stürzte er sich mit einem wahrhaft brüllenden Schrei auf ihn. Eduard hatte das erwartet. Er hatte das Mädchen an seiner Brust, wendete sich deshalb mit ihr halb zur Seite, holte mit der rechten Faust aus und empfing Seidelmann mit einem solchen Faustschlag ins Gesicht, dass dieser zurücktaumelte und zu Boden stürzte. Komm, Engelchen, lass uns gehen. Er nahm das Mädchen beim Arme, zog den Riegel zurück und trat hinaus. Fritz Seidelmann riss seinen Überrock vom Tische und eilte über die Hintertreppe hinab auf die Gasse. Er führt sie nach Hause. Wie ist das alles gekommen? Er wird es ihr erzählen. Und ich muss es hören. Er verfolgte die beiden bis zu dem Hause, in dem Engelchen wohnte. Er stieg über den Zaun, durcheilte das kleine Gärtchen und trat in den Hof. Die Hintertür hatte eine hölzerne Klinke, welche mittels einer Schnur von außen zu öffnen war. Er trat in den Flur, kroch in einen tiefen Winkel, welcher sich unter der Treppe befand. Hier konnte er alles hören, was gesprochen oder auch nur geflüstert wurde. Kannst du mir vergeben? Gern. Wenn du einsiehst, dass ich recht gehabt habe. Du hattest recht. Wie immer. Ich kann mich jetzt gar nicht begreifen. Glaubst du das? Lege dein Köpfchen einmal hier an mein Herz. Darf ich meine Arme um dich legen? Ja, lieber Eduard. Und nun will ich dir sagen, dass du mir lieb bist über alles. Alles, was sich nur denken lässt. Ich bin kein Dichter und kein erfahrener Mädchenjäger. Ich kann nicht schöne Worte machen, aber wenn ich einmal für dich sterben soll, sage es getrost. Ich tue es auf der Stelle. Sie schlang ihre Arme um ihn und schmiegte sich ganz eng an ihn. Ich habe gar nicht gewusst, was für ein prächtiger Kerl du bist. Aber als du diesen Seidelmann mit einem Ruck zu Boden warfst, da stieg es in mir empor, so hell und so klar, dass nur du es bist, dessen Frau ich werden mag. So glaube ich am Ende gar, dass ich es wagen darf, dir einen Kuss zu geben. Ist das denn notwendig? Ich halte es für sehr notwendig. Darf ich? Sie antwortete nicht. Aber als er seine Lippen auf ihren Mund legte, da fühlte er einen liebevollen, warmen Gegendruck. Der Lauscher unter der Treppe hörte jedes Wort. Er hörte jetzt auch das leise, galvanische Geknister der Küsse. Er hätte mit beiden Fäusten dreinschlagen mögen, wenn es nur gegangen wäre. Da pflückte dieser arme Weberbursche die Rose, welche er für sich hatte reservieren wollen. Nun aber sag mir, wie du zu der Maskerade gekommen bist. Und Eduard erzählte ihr von dem Briefe, den er dem Kaufmann Strauch geschrieben hatte. Und weißt du, wie ich mich unterschrieben habe? Wie? Ich habe als Waldkönig unterzeichnet. Es ist nur gut, dass ich nichts und niemanden mehr zu fürchten brauche. Ich stehe nämlich unter einem mächtigen Schutz. Gottes. Ja, aber auch unter einem anderen. Denk an Bayers Kinder. Wieso? Wer hat für sie bezahlt? Der Fürst des Elends. Nun, dieser ist auch mein Beschützer. Kennst du ihn etwa? Nein, aber ich will dir gestehen, dass ich jemanden kenne, welcher ein Diener des Fürsten des Elends ist. Wenn mir gelingt, was wir vorhaben, so bin ich sicher, dass der Fürst des Elends für mich sorgen wird. Was wollt ihr tun? Einen fangen. Doch nicht den Waldkönig? Ich muss meinem Herrn jederzeit zur Verfügung stehen. Es wird besser sein, dass ich jetzt gehe. Noch nicht, Eduard. Bitte. Sie brannte eine Lampe an, legte das Tuch ab, welches sie bis jetzt getragen hatte. Sie trat zu ihm hin, legte ihm den Arm um den Hals und blickte ihm liebevoll in die Augen. Sie wollte sich ihm in ihrer entblößten Schönheit noch einmal zeigen. Sie wollte ihm damit ihre Liebe beweisen und ihm ein Geschenk machen, welches für ihn von hohem Wert war. Sie umarmten sich und küssten sich innig. Dann ging er. Er verließ das Haus durch die Hintertür und stieg dann gleich über den Zaun in seinen Garten. Dort löste sich zu seiner Verwunderung eine Gestalt von der Wand und kam ihm einige Schritte entgegen. Ich sagte Ihnen doch, dass ich auf den Bergwerksschacht zum Schachtwärter Laube gehen würde. Wissen Sie, wer auf ein geheimes Zeichen Laubes hin nach ungefähr einer Viertelstunde kam? Herr, ich bin begierig, es zu erfahren. Der fromme Seidelmann. Der fromme? Der Vorsteher der Gesellschaft der Brüder und Schwestern der Seligkeit. Haben Sie sich nicht geirrt? Ich habe ihn erkannt, obgleich er sich verkleidet hatte und eine Maske trug. Aber sein glattes Kinn und sein weißes Halstuch verrieten ihn. Ja, sein Kinn ist nicht zu verkennen. Es ist ein Judaskinn. Zapperlott. Sie tun ja so, als ob Sie Psycho und Phrenologe seien. Dann wäre der fromme Seidelmann der Waldkönig. Nein. Ich mache ihm nämlich weiß, dass ich ein bedeutendes Pascha-Geschäft in Vorschlag habe. Und da bemerkte er mir, dass er nichts entscheiden könne, da er der eigentliche Anführer nicht sei. Nicht? Aber wer mag es denn sein? Jedenfalls einer seiner Verwandten. Morgen werde ich mir möglichst die Gewissheit verschaffen, da ich des Abends wieder nach dem Schachte gehe. Das war das, was ich Ihnen mitteilen wollte. Gute Nacht. Als vorhin Eduard seine Geliebte verlassen hatte, war diese sogleich die Treppe empor nach ihrem Kämmerchen gegangen. Erst als ihre Schritte verklungen waren, hatte Seidelmann sein Versteck verlassen und dann auch das Haus durch die Hintertür. Welch ein glücklicher Gedanke, dachte er. Welch ein glücklicher Gedanke. Wäre ich den beiden nicht gefolgt, so hätte ich nichts erfahren. Schon wollte er aus dem Schatten des Hauses hervortreten, als es ihm war, als habe er Stimmengeflüster gehört. Er duckte sich nieder, kroch mehr nach rechts und bemerkte Arndt und Eduard. Sollte das der Diener des Fürsten des Elends sein, von dem dieser Weberbursche erzählt hat? Ich schleiche ihm nach. Ich muss wissen, wohin er geht. Arndt war freilich ein Mann, dem sein Verfolger nicht gewachsen war. Er hatte ein außerordentlich scharfes Gehör. Der Seidelmann. Arndt trat hinter die Ecke des nächsten Hauses und wartete. Wirklich dauerte es nicht lange, so ging Seidelmann vorüber und Arndt folgte ihm vorsichtig, bis sie die Wohnung des Kaufmanns erreicht hatten. Es gab keine Möglichkeit, bis zur Höhe des Fensters zu gelangen, in dem noch Licht brannte. Erst nach einiger Zeit gewahrte er an einem Seitengebäude eine Leiter, deren er sich bedienen konnte. Er durfte natürlich nicht seinen Kopf am Fenster zeigen. Er schielte nur so hinein und Da erblickte er denn die drei Seidelmänner. Onkel und Sohn saßen am Tische und der Vater war soeben auf einen Stuhl gestiegen und stand im Begriffe, ein Bild von der Wand zu nehmen. Als dies geschehen war, zeigte sich ein großes, tiefes, viereckiges Loch in der Mauer. Es wurde etwas Schwarzes herausgenommen. Es schienen breite, kostbare Spitzen zu sein, von denen ein ziemlich langes Stück abgemessen und dann abgeschnitten wurde. Es wird der Augenblick kommen, wo ich diese Entdeckung verwerten kann. Als Fritz Seidelmann vorhin nach Hause kam, fand er Vater und Onkel seiner wartend. Es ist einer der Anführer da gewesen, im Schacht beim Laube. Er hat ein Geschäft über 20.000 Gulden vorgeschlagen. 20.000! Der Onkel hat natürlich nicht disponieren können. Nun ist der Mann fort und wir wissen nicht, ob er morgen wiederkommen wird. So muss man es eben abwarten. Überdies müssen wir gerade jetzt äußerst vorsichtig sein. Wisst ihr, warum der Fürst des Elends in dieser Gegend ist? Um den Pascha-König zu fangen. Die beiden anderen sprangen in die Höhe. Fritz sollte erzählen. Als er geendet hatte, machten die beiden sehr ernste Gesichter. Hauser scheint mir im Moment der gefährlichste. Er kennt die hiesigen Verhältnisse besser als jener andere Diener und kann uns sehr viel schaden. Wenn man ihn unschädlich machen könnte. Ich habe ein treffliches Mittel dazu. Er erzählte von dem Briefe, den Eduard als Waldkönig an den Kaufmann Strauch geschrieben hatte. Das fiel den beiden in die Ohren. Das wäre eine Handhabe. Könnte man ihn in den Verdacht des Paschens bringen? Verdacht? Was nützt uns ein Verdacht? Paschen muss er, wirklich paschen. Das tut er aber nicht. Er muss es tun, wenn auch unbewusst. Haben wir feine Spitzen da? Ja. Man müsste sich in seine Kammer schleichen und ihm eine Partie Spitzen zwischen das Futter seines Rocks stecken. Die sind so fein, die bemerkt er gar nicht. Dann schickt man ihn in irgendeiner Weise über die Grenze und macht Anzeige. Er wird ergriffen, es kommt heraus, dass er sich als Waldkönig unterschrieben hat. Der Fromme fuhr von seinem Stuhle auf. Bei Salomon und dem Propheten. Du bist ein gescheiter Kopf. Der Plan wurde nun eingehender besprochen. Dann nahm der Kaufmann die Spitzen aus dem geheimen Behältnisse hinter dem Bilde. Es wurden einige Ellen abgeschnitten und dann versah Fritz sich mit einer kleinen Laterne und allem, was zu diesem Gange nötig schien. Auch eine Schere, Nähnadel und Zwirn steckte er ein. Er schlich sich zur Hintertür der Hauserschen Hütte. Fritz Seidelmann riss ein Streichholz an. Ein Blick hatte genügt. Seidelmann hatte die Jacke am Haken entdeckt. Behutsam trennte er das Futter der Jacke auf und schob die Spitzen hinein. Und nun begann die mühsame Arbeit des Wiederzunähens. Dass ich doch mehr Übung im Nähen hätte. Es dauerte über eine halbe Stunde, bis er die Naht wieder so zugemacht hatte, dass Eduard nichts bemerken konnte. Er hängte die Jacke zurück an den Haken und schlich vorsichtig den Weg, den er gekommen war, wieder zurück. Die Sklaven der Arbeit von Karl May. Funkbearbeitung Bernd Lau und Walter Adler. Es sprachen Erzähler Michael Degen, Eduard Hauser, Matthias Ponier, Angelika Hofmann, Angelika Thomas, Vater Seidelmann, Karl Maldeck, Fritz Seidelmann, Peter Fricke, Förster Wunderlich, Franz Kutschera, Fürst des Elends, Günther Mack, sowie Helmut Stange, Grete Wurm, Wolfried Lier, Dieter Wieland, Alexander Malachowski und viele andere. Ton und Technik Günther Hess und Angela Berndt. Aufnahmeleitung Alexander Malachowski. Regie Bernd Lau und Walter Adler. Die Sklaven der Arbeit von Karl May. Funkbearbeitung und Regie Bernd Lau und Walter Adler. Zweiter Teil. Der Pascha-König. Was bisher geschah. Zur Winterzeit in einem Städtchen am Rande des Erzgebirges zur Mitte des vorigen Jahrhunderts. Die Bevölkerung lebt in großer Armut. Wessen Augen fürs Leineweben zu schwach sind, der arbeitet für geringen Lohn im Bergwerk Gottes Segen des Barons Franz von Helfenstein oder muss sich als Schmuggler in dieser Gegend Pascha genannt, im Dienste des sogenannten Pascha-Königs verdingen. In diesem traurigen Engpass zwischen Hunger, bitterster Armut und der gesetzwidrigen Schmuggelei hofft man auf den Deus ex machina, auf den großen Retter. Und es gibt auch in der ganzen Gegend die Fama von einem Unbekannten, dem Fürsten des Elends, der hier und dort auftauchen soll, um den armen Webern aus ihrer Not zu helfen und der offenbar den Schmugglerkönig bekämpft. Aber niemand weiß, ob diese Fama nicht nur ein schönes Märchen ist. Der Pascha-König hingegen ist eine Realität. Keiner kennt diesen Pascha-König. Keiner weiß, dass sich hinter der Maske des Schmugglerkönigs, den man auch den Waldkönig nennt, die reichsten Kaufleute des Ortes verbergen. Seidelmann Senior und sein Sohn Fritz. Die Seidelmanns ersinnen immer neue Methoden, um die von ihnen abhängigen Weber auszupressen. Fritz Seidelmann geht in seinen Schurkereien noch weiter. Er zwingt seinen Schreiber Bayer, ihm die Tochter Gustl, auf die er ein Auge hat, als Hilfe ins Haus zu schicken. Als er nach einer gewaltsamen Zudringlichkeit des Hausherrn ein Kind von ihm erwartet, bringt er sie ins Gefängnis, indem er sie des Diebstahls bezichtigt. Als nächstes Opfer hat sich Fritz Seidelmann das Mädchen Angelika, Engelchen gerufen, ausersehen. Auch sie ist die Tochter eines armen Webers. Aber Engelchen hat in dem Nachbarssohn Eduard, der Engelchen von Jugend auf liebt und begleitet, einen starken Beschützer. Zunächst fällt Engelchen auf die anonyme Einladung Fritz Seidelmanns zu einem Maskenball in der nächsten Stadt herein. Verlockt von dem schönen Kostüm und angezogen von der feinen, reichen Gesellschaft, in die sie dadurch Eingang finden soll, geht sie, bestärkt durch den Zuspruch des Vaters, auf den Ball. Hier gelingt es dem maskierten Fritz Seidelmann, sie in ein abgelegenes Zimmer zu locken. Schon sieht sich der Bösewicht am Ziel seiner Wünsche, als plötzlich Eduard, Engelchens Freund, auftaucht. Er hat sich durch einen schlauen Schachzug Eingang zu dem Ball verschafft. Eduard schlägt den verdutzten Seidelmann zu Boden und flieht mit Engelchen, nicht ahnend, dass er von Seidelmann verfolgt wird. Der rachsüchtige Kaufmannssohn findet bald heraus, dass Eduard in den Diensten des Fürsten des Elends steht, jenes Unbekannten, der in die Gegend gekommen ist, um den berüchtigten Pascha-König das Handwerk zu legen. Nun hat Fritz Seidelmann einen zweifachen Grund, um Eduard aus dem Weg zu räumen. Fritz eilt sofort nach Haus und gemeinsam mit Vater und Onkel beschließt man, Eduard eine Falle zu stellen. In der Nacht schleicht sich Fritz in das Haus des Webersohns und näht dem schlafenden Eduard geschmuggelte Spitzen ins Jackenfutter. Unter einem Vorwand will man Eduard über die Grenze schicken, um ihn dabei als Schmuggler, ja mehr noch, unter dem Verdacht, der Schmugglerkönig selbst zu sein, verhaften zu lassen. Wird es dem Fürsten des Elends, der sich inkognito beim alten Förster Wunderlich einquartiert hat, gelingen, Eduard vor dieser Intrige zu erretten? Obwohl es mittlerweile schon einige Stunden nach Mitternacht war, brannte im Hause der Seidelmanns noch Licht. Im Wohnzimmer saßen Vater, Oheim und Fritz beieinander und redeten sich die Köpfe heiß. Den Hause über die Grenze zu bringen. Hat er nicht Verwandte drüben? Das geht nicht, das ist so umständlich. Gut, so mache ich einen anderen. So ging es noch eine ganze Weile fort, ohne dass es zu einem endgültigen Ratschluss gekommen wäre. Es ist spät. Wir haben morgen Vormittag Zeit genug, um die Angelegenheit zu überlegen. Jetzt wollen wir sie einmal beschlafen. Vielleicht kommt uns im Traume ein guter Gedanke. Aber zum Schlafengehen kam es doch noch nicht. In diesem Augenblick ließ sich unter dem Fenster ein seltsames, halblautes Pfeifen vernehmen. Was ist das? Gilt das etwa uns? Psst. Ja, das gilt uns. Man will uns sprechen. Wohl einer von euren Paschern? Kein gewöhnlicher Pascha. Wer sich in Schmugglerangelegenheiten direkt an uns wendet, der muss schon etwas Bedeutendes darstellen. Geh hinunter, Fritz. Der Sohn ging und kam nach kurzer Zeit mit einem Manne zurück, dem man es allerdings sofort anmerkte, dass er kein gewöhnlicher Pascha sei. Herr Winkler, Sie? Welch eine Überraschung. Sie sind uns herzlich willkommen. Ja, das hoffe ich, Herr Seidelmann. Pfui Teufel, welch eine Kälte und ein Schnee. Und dazu noch des Nachts über die Grenze. Da muss es sich allerdings um etwas sehr Wichtiges handeln. Ich erhielt einen Brief des Hauptmanns mit einem ganz bedeutenden Auftrag. Übermorgen Nacht bringen meine Pascha die hier aufgeführten Waren über die Grenze. Sie übernehmen sie mit ihren Leuten und lagern sie so lange für den Hauptmann ein, bis sie weiteres von ihm hören werden. Winkler zog einige versiegelte Briefe und auch ein offenes Verzeichnis aus der Tasche. Das letztere übergab er Seidelmann dem Vater. Donnerwetter. Das sind ja Waren für über 50.000 Gulden. Na, über 60 sogar. Sapperment, wie kommt es, dass wir gar nichts davon wissen? Mit Absicht. Er hat nur an mich geschrieben, weil man drüben bei mir jenseits der Grenze noch nicht so misstrauisch ist. Der Hauptmann hat mir aber einen Brief für Sie beigelegt. Er reichte ihm eines der verschlossenen Schreiben und Seidelmann öffnete es. Herrn Seidelmann, Senior. Sie empfangen ausnahmsweise dieses nicht durch die Post, sondern durch Winkler. Die jetzt in Ihrer Gegend für uns so bedrohlichen Verhältnisse veranlassen mich, die Korrespondenz mit Ihnen bis auf Weiteres einzustellen. Sie werden meine Weisungen von jetzt ab nicht mehr schriftlich, sondern durch Eingeweihte mündlich erhalten. Sie haben also einem jeden Folge zu leisten, welcher sich Ihnen vorstellt und im Besitze des geheimen Zeichens ist. Der Hauptmann. Die Unterschrift war schief gehalten, sodass die Buchstaben nach links lagen, anstatt wie bei der gewöhnlichen Schreibweise nach rechts. Und sodann mit einem sehr verwickelten, kunstreichen Zug versehen. Ja, es ist die Unterschrift mit dem Zuge, den wir alle kennen. Aber was meint der Hauptmann mit den bedrohlichen Verhältnissen, die hier bei uns herrschen sollen? Ist es nicht wahr, dass sich diesseits der Grenze ein Wesen breitmacht, welches man den Fürsten des Elends nennt? Allerdings, wir haben sehr mit ihm zu rechnen, denn er scheint sich die Aufgabe gestellt zu haben, uns das Handwerk zu legen. Wir müssen alles Mögliche tun, um diesen Fürsten des Elends unschädlich zu machen. Und beginnen müssen wir bei seinen Helfershelfern. Er machte erst die Bewegung des Erschießens und dann diejenige des Hängens. Da erheiterten sich die Gesichter der Seidelmanns. Und während der Fromme sich in seinem Sessel zurücklehnte und eine Prise aus der Dose nahm, erläuterte Fritz, wie er einem Diener des Fürsten des Elends auf die Spur gekommen war, dem jungen Weber Hauser, und wie er ihm eine Falle gestellt hatte. Spitzen im Rocke, ohne es zu wissen? Donnerwetter, das ist ein Meisterstück von Ihnen. Nun muss man ihn aber auch veranlassen, über die Grenze zu gehen. Könnte man vielleicht diesen Eduard Hauser treffen, wie ganz und gar zufällig, und möglichst nicht hier im Orte, sondern irgendwo anders. Das ist leicht zu machen. Er trägt heute seinen Maskenanzug in die Amtsstadt zurück. Da könnten wir ihn abpassen. Schön. So werde ich diesen Hauser einmal auf mein Konto nehmen. Er soll an mich denken. Zufrieden, dass nun alles auf dem besten Wege war, legte man sich zur Ruhe. Am anderen Tage, nach einem reichhaltigen Mittagessen, brachen Winkler und Fritz Seidelmann nach der Amtsstadt auf. Der Schlitten mit den beiden hatte kaum die letzten Häuser hinter sich gelassen, als es an die Tür des Seidelmannschen Kontors klopfte. Herein trat ein bleicher, fahlwangiger Mann, die Mütze in der Hand. Das war der Musterzeichner Wilhelmi. Bringen Sie die neuen Muster? Noch nicht. Sie werden erst morgen früh fertig. Sofort verfinsterte sich das Gesicht des Kaufmanns. Heute ist mein ältestes Kind gestorben, Herr Seidelmann. Seien Sie froh. Das ist doch ein wahres Glück für Sie. Es war Wilhelmi, als ob er den Sprecher ohrfeigen müsse. Aber er beherrschte sich. Meine Frau liegt mit den anderen Kindern schwer an den Blattern danieder und braucht teure Medizin. Morgen früh bringe ich die Muster. Heute brauche ich aber auf das Nötigste 2 Gulden. Würden Sie mir diese vorschießen, Herr Seidelmann? Da stand Seidelmann auf und ging hin und her, indem er sich stellte, als ob er überlege. Wie haben Sie gearbeitet? Nach den Farben oder ins Ganze? Ins Ganze. So sind also schon einige Muster fertig? 4 sind fertig. Das letzte habe ich gestern Mittag angefangen. Dann schneiden Sie doch die 4 ab und bringen Sie sie mir herüber. Ich kann Ihnen dann Ihren Lohn zahlen, ohne meine Grundsätze zu verletzen. Dem Musterzeichner war es, als sei ihm plötzlich das Herz leicht geworden. Er eilte fort. Der Kerl glaubt wirklich, dass er Geld bekommt. Ich brauche ihn notwendig bei den Paschern. Und je tiefer er in Not gerät, desto mehr ist er mein Eigentum. Zu Hause angekommen, nahm Wilhelmi das Messer und schnitt die Zeichnungen, welche wirklich meisterhaft gelungen waren, ab und lief den Weg zurück. Er fand Seidelmann seiner wartend. Na, zeigen Sie her. Er nahm die Zeichnungen in die Hand und betrachtete sie. Ist das ein Original? Natürlich. Sie haben nie so etwas Ähnliches vorher gesehen? Nie. Dann müsste ich mich sehr irren. Auch hier bei mir nicht? Nein. Und doch lag ein solches Muster hier, als Sie das letzte Mal bei mir waren. Es lag dort auf dem Tisch, gerade vor Ihren Augen. Ich versichere, dass ich es nicht gesehen habe. Alle Ihre vier Zeichnungen sind diesem Originale ähnlich. Sie sind nichts als nur Komplikationen oder Variationen desselben. Sie werden natürlich einsehen, dass ich unter diesen Verhältnissen Ihre Arbeit nicht gebrauchen kann. So erhalte ich heute kein Geld? Solche Lagen sind Prüfungen, aus denen der Mensch gestärkt und geläutert hervorgeht. Oder in denen er untergeht. Wenn Gott wirklich die Liebe ist, so kann er keinen Menschen in Versuchung oder Prüfung führen. Das sind theologische Finessen, zu denen ich jetzt keine Zeit habe. Adieu. Und was wird mit meinen vier Zeichnungen? Die behalte ich einstweilen zur Vergleichung hier. Adieu. Er drehte sich ab. Adieu. Der Musterzeichner brachte diesen Gruß kaum heraus. Es war ihm, als ob ihm die Kehle zugeschnürt sei. Er ging nicht, sondern er wankte hinaus. In der Zwischenzeit hatten Winkler und Fritz Seidelmann die Amtsstadt erreicht. Und während sich Winkler im Grauen Wolfe zu einem Glase Bier niedersetzte, eilte Fritz sofort zu seinem Freund, dem Kaufmann Strauch, in dessen Maske Eduard auf dem Maskenballe sein Engelchen gerettet hatte. Strauch empfing seinen Freund mit einiger Verlegenheit. Du hast wohl bereits gehört, was gestern geschehen ist. Ja. Verteufelte Geschichte. An welcher nur du schuld bist. Ich? Das begreife ich nicht. Und dazu macht der Mensch ein Gesicht, als ob er mich ganz Kriminaliter vernehmen wolle. Da hast du ganz das richtige Wort getroffen, Kriminaliter. Es kann sich nämlich aus der betreffenden Angelegenheit für dich ein schlimmer Kriminalfall entwickeln. Strauch erschrak. Warum kamst du den gestrigen Abend nicht? Weil ich krank war. Nun, was fehlte dir denn? Es lag mir überall, im Leib, im Kopf, in... Unter den Hosen. Das Herz war dir in die Hosen gefallen. Strauch gab sich Mühe, ein möglichst unbefangenes Gesicht zu machen. Es gelang ihm nicht recht. Hast du den Brief noch? Welchen Brief? Vom Pascha-König. Da wurde Strauch bleich. Der Schreck war ihm so in die Glieder gefahren, dass er für einige Sekunden gar keine Worte fand. Die Polizei kann alle Augenblicke kommen, um bei dir Haussuchung zu halten. Strauch starrte den Sprecher ratlos an. Ich sehe ein, dass du dich zwischen der Charybdis und der Skylla befindest. Aber ich wüsste auch, was ich an deiner Stelle tun würde. Was denn? Meine Pflicht. Ich würde Anzeige erstatten. Strauch schritt hin und her. Seine Verlegenheit hatte sich verdoppelt. Auf der einen Seite stand seine Pflicht und auf der anderen Seite seine Angst vor dem Waldkönige. Hast du den Brief vernichtet? Nein. Ah, so hast du ihn noch. Das ist sehr gut. Wie nun, wenn ich den Brief auf die Polizei trüge? Aber ich stelle die Bedingung, dass kein Mensch davon erfährt. Kein Mensch, als nur die Polizei. Einverstanden. Gib her. Fritz nahm den Brief. Es war ihm dabei zumute, als habe er nun einen Revolver in der Hand, dessen sämtliche Kugeln seinen Nebenbuhler zu Tode treffen müssten. Dass er als Angeber, als Ankläger auftreten müsste, das machte seinem Gewissen nicht die geringsten Skrupel. Er verabschiedete sich von dem Freunde und ging, aber nicht sogleich zur Polizei, sondern vorher nach dem Gasthofe zum Grauen Wolfe, wo er seinen Verbündeten wusste. Dieser saß in der Nähe des Fensters, um die Straßenpassanten leicht beobachten zu können. Sehen Sie da hinaus? Er deutete mit der Hand durch das Fenster. Eduard Hauser. Gehen Sie. Fritz verschwand eilig durch die Nebenstube und nach kaum einer Minute kam Eduard Hauser herein. Winkler drehte sich halb herum und wandte sich ihm zu. Ach, ich bin hier fremd. Ich bin mit der Bahn gekommen und will nach dem Nachbarstädtchen. Ist der Weg leicht zu finden? Ich bin von dort. Wenn ich Ihnen als Begleiter recht sein sollte, stelle ich mich gerne zur Verfügung. Sind Sie im Nachbarstädtchen gut bekannt? Ich bin dort geboren. Ist Ihnen eine Familie Hauser bekannt? Ja. Es soll eine außerordentlich brave, wenn auch arme Familie sein. Dieses Wort tut mir wohl, mein Herr. Ich bin nämlich der Sohn der Familie. Ach. Winkler tat, als ob er eine freudige Überraschung empfinde und streckte ihm die Hand entgegen. Man hat mir einen sehr günstigen Bericht über Sie geliefert. Dies ist der Grund, welcher mich veranlasst, Ihnen mein Vertrauen zu schenken. Sie haben doch vom Fürsten des Elends gehört, nicht wahr? Ja, man spricht hier allgemein von ihm. Und Sie stehen speziell in seinem Dienste. Eduard fuhr zurück. Aber er blickte in ein lächelndes, wohlwollendes Gesicht und das beruhigte ihn einigermaßen. Ich verstehe Sie nicht. Ich weiß nicht, von wem Sie sprechen. Winkler nickte scheinbar befriedigt vor sich hin. So ist es recht. Ich sehe, dass Sie verschwiegen sind und dass man sich auf Sie verlassen kann. Er griff auf die Bank neben sich, auf welcher ein kleines Paket lag. Es enthielt eine ganze Anzahl sorgfältig zusammengefalteter Schriftstücke. Winkler schlug eins derselben auseinander und reichte es ihm zum Lesen. Dann bekam Eduard auch das zweite, dritte, vierte zu lesen. Seine Verwunderung stieg von Sekunde zu Sekunde. Entweder Sie sind ein Beauftragter des Fürsten oder er selbst, Herr Raden. Diese Schriftstücke müssen nach Langenberg besorgt werden. Und zwar von einem ebenso sicheren wie verschwiegenen Mann. Wollen Sie das übernehmen? Sehr gern. Wann können Sie aufbrechen? Sofort. Gehen Sie über den Föhrensteig und richten Sie es so ein, dass Sie im Dunkeln dort ankommen. So können Sie sicher sein, dass kein Mensch das Päckchen sehen wird, wenn Sie damit die Grenze überqueren. Eduard verabschiedete sich von dem Fremden und machte sich auf den Weg. Er ahnte von der Wolke, die sich über ihm gefahrdrohend zusammenzog, nicht das Geringste. Inzwischen nämlich war Fritz Seidelmann mit dem Brief, den Eduard als Waldkönig dem Kaufmann Strauch geschrieben hatte, aufs Gerichtsamt gegangen und hatte ihn dem Staatsanwalt übergeben. Der las die wenigen Zeilen und sein Gesicht nahm den Ausdruck der allergrößten Spannung an. Kennen Sie die Wichtigkeit dieses Dokuments, mein lieber Herr Seidelmann? Da ich eine Ahnung von dieser Wichtigkeit hatte, kam ich zu Ihnen. Ja, aber wie kommen Sie zu diesen Zeilen? Ich sah sie bei meinem Freunde, dem Kaufmann Strauch. Ich riet ihm, Ihnen das Schreiben zu übergeben. Aber er fürchtete sich vor dem Waldkönige. Ja, das ist eben das, was uns so hindernd in den Weg tritt. Gerade diejenigen, welche uns vorteilhafte Winke geben könnten, unterlassen dies aus Furcht vor der Rache des Pascha-Königs. Aber bitte erklären Sie mir diesen Brief. Zunächst fiel mir, als ich vorhin den Brief sah, die Handschrift auf. Es ist die Handschrift eines meiner Arbeiter. Der Staatsanwalt zog ein sichtlich enttäuschtes Gesicht. Einer Ihrer Arbeiter sollte der Waldkönig sein? Ich habe mir das aufrichtig gestanden anders gedacht. Oh, der Kerl ist pfiffig genug dazu und unternehmend, verwegen, tollkühn. So, wirklich. Wie heißt er denn? Hauser. Kenne ich nicht. Er ist also Weber. Ist die Familie wohlhabend? Die Leute tun arm, aber das kennt man ja. Gewiss. Sie tun arm, um den Verdacht von sich abzulenken. Aber man lebt in Dulci Jubilo und zieht sich später, wenn man genug Ersparnisse gemacht hat, gemütlich vom Geschäft zurück. Aber ist es auch gewiss, dass es seine Handschrift ist? Ich habe noch andere Beweise. Nun war es für Fritz an der Zeit, das fein gesponnene Netzwerk um Eduard Hauser zuzuziehen. Wahrheit und Lüge geschickt miteinander verbindend, erzählte er, was er unter der Treppe verborgen zwischen Eduard und Angelika heimlich erlauscht haben wollte. Hauser will heute mit Einbruch der Dunkelheit eine größere Bestellung kostbarer Spitzen am Föhrensteig über die Grenze nach Langenberg schaffen. Der Staatsanwalt war ganz begeistert von dem, was er da hörte. Sie glauben nicht, was für einen Gefallen Sie mir getan haben. Endlich einmal etwas Positives. Ich selbst werde es sein, der den berüchtigten Pascha-König ergreift. Der, von dem die Rede war, nämlich Eduard Hauser, befand sich um diese Zeit bereits auf dem Heimwege. Einer Eingebung folgend, wollte er den Fürsten des Elends, der ihm ja nur unter dem Pseudonym Vetter Arndt bekannt war, benachrichtigen, welchen Weg er im Auftrage Winklers zu gehen habe. Der Vetter Arndt ist leider ausgegangen. Ist es denn wichtig? Eduard wiegte unentschlossen den Kopf. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, höre, Eduard. Der Vetter hat gesagt, wenn du einmal während seiner Abwesenheit etwas sehr Notwendiges hättest, ja, dann solltest du es mir sagen. Wie wenig nur hätte an dieser Stelle gefehlt und alles kommende Unheil hätte vermieden werden können. Nun, so sehr notwendig wird es nicht sein. Ich komme morgen früh wieder. Ja, schön. Du musst es am besten wissen. Jetzt nun wandte sich Eduard dem Föhrensteige zu. Zunächst strich er mitten durch den Wald, um auf den Weg zu treffen. Dann, nach einiger Zeit, vernahm er das Rauschen des Waldbachs, dessen Wasser unter der Eisdecke rasch dahinschoss. ging jetzt langsamer, weil die Brücke sehr schmal, also gefährlich war. Sie bestand nur aus einem Baumstamme, den man roh behauen und dann von einem Ufer nach dem anderen gelegt hatte. Der Stamm war glatt vom Eis. Schon hatte er die Mitte erreicht. Halt! Wer da? Er erschrak. Darum vergingen einige Augenblicke, ehe er sich besann. Gut, Freund! Er hörte das Klirren von Waffen. Das waren Grenzer. Die durften ihn nicht haben. Er schritt also so schnell wie möglich vorwärts. Halt! Wer da? Gut, Freund! Bleib stehen und rühr dich nicht! Sollte er sich ergreifen lassen? Er dachte an Arndt, seinen Wohltäter, dann an den Fürsten des Elends, für den er jetzt das Wagnis unternahm. Nein und tausendmal nein, er holte aus, ein Anlauf vollends über die Brücke hinüber, ein gewaltiger Sprung mitten unter die Leute hinein. Ein kräftiges Ausschlagen mit beiden Fäusten, er war hindurch. Feuer! Es war ihm, als würde er am Arme gepackt und zur Seite gerissen. Er raffte sich zusammen, um weiter zu stürmen, und rannte mit dem Kopf an einen Baum, sodass er zurück auf den Boden flog. Er fühlte, dass sich Männer auf ihn warfen. Dann vergingen ihm die Sinne. Die Karambolage mit dem Baum war zu kräftig gewesen. Aber ebenso kräftig war auch seine Natur. Es dauerte kaum 2 Minuten, als er die Augen aufschlug und gegen 10 bis 15 Männer erblickte. Er fühlte, dass er an den Händen gefesselt war. Vor ihm stand ein Herr mit einer Brille auf der Nase. Es war der Staatsanwalt der Amtsstadt. Wer sind Sie? Jetzt half kein Leugnen. Ich heiße Hauser. Haben Sie nur diese Briefe bei sich? Weiter nichts. Kein zollpflichtiges Gut? Nein. Öffnen Sie ihm nur das Rockfutter, der wird sich schon etwas finden. Eduard kannte diese Stimme. Ah, Fritz Heidelmann. Ja, ich bin es. Endlich haben wir dich, Bursche. Das konnte ich mir denken. So oft mir was Schlimmes widerfährt, haben die Seidelmanns ihre Hand im Spiele. Der Staatsanwalt zog ein Federmesser hervor und begann, eine Naht aufzutrennen. Und was ist das hier? Er hielt Eduard die Spitzen entgegen. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Herrgott, ich weiß es wirklich nicht. Herr Staatsanwalt, ich kann 1000 Eide ablegen, dass ich von diesen Spitzen keine Ahnung habe. Und Sie sind kein Pascha. Sie haben auch mit dem Pascha-König nichts zu tun. Nicht das Geringste. Der Staatsanwalt hielt Eduard den Brief, welchen Strauch empfangen hatte, vors Gesicht. Nun, kennen Sie diesen Brief? Ja. Aber ich wollte Herrn Strauch doch nur erschrecken. Das wird sich herausstellen. Sie sind mein Gefangener. Zunächst werden wir einmal so frei sein, Ihre Wohnung zu untersuchen. Der Zug setzte sich in Bewegung. Eduard in der Mitte. So erreichten sie das freie Feld und dann das Städtchen. Der Staatsanwalt erkundigte sich nach Hausers Wohnung und ging voraus. Als er in den engen Flur trat, hatte man drinnen in der Stube gerade das Abendessen beendet. Glück und Pracht sind nicht das Glück der Seele. Wer Gottes Rat vor Augen hat. Der Staatsanwalt schüttelte mit Gewalt die Rührung ab, welche er empfand, und klopfte an. Herein! Er trat ein. Sein Blick fiel auf die alten, ehrwürdigen Leute und eine ganze Schar von Kindern. Er bot einen guten Abend und näherte sich dem Tische, an welchem Vater und Mutter saßen. Diese beiden erhoben sich. Kennen Sie mich vielleicht? Nein, lieber Herr. Wir werden aber wohl erfahren, wer Sie sind. Wissen Sie, was man unter einem Staatsanwalt zu verstehen hat? Ja, ein Staatsanwalt ist derjenige Herr, der bei einer Bestrafung die Anklage zu vertreten hat. Richtig. Ein Staatsanwalt ist also der Beamte, welchen Verbrecher am meisten zu fürchten haben. Dabei sah er die beiden Alten scharf an, um zu beobachten, welchen Eindruck diese Worte auf sie machen würden. Sie wurden aber keineswegs verlegen. Wir haben nichts zu befürchten. Wir sind ehrliche Leute, Herr Staatsanwalt. Das möchte ich gern glauben. Aber man hat mir gesagt, dass Sie es in einem Punkte mit der Ehrlichkeit denn doch nicht so genau nehmen. Sie paschen. Frau Hauser schlug vor Schreck die Hände zusammen. Der Alte aber schüttelte lächelnd den Kopf. Erschrick nicht, Mutter. Wer weiß, welcher unbeholfene Mensch sich einen solchen Spaß erlaubt hat. Oh, es ist keineswegs ein Spaß. Ich will einmal von Ihnen nicht sprechen, aber Ihr Sohn? Man zählt ihn zu den Schmugglern. Hauser blickte seine Frau kopfschüttelnd an. Glaubst du das, Mutter? Nimmermehr. Man hat ihn am Föhrensteige ergriffen und verbotenes Gut bei ihm gefunden. Kostbare Spitzen im Futter seines Rockes verborgen. Mutter Hauser stieß einen halb unterdrückten Schrei aus und verbarg ihr Gesicht in die Hände. Wir müssen Ihr Haus durchsuchen. Ich wollte Sie aber vorbereiten, damit Sie nicht erschrecken möchten. Ich danke Ihnen, dass Sie diese Aufmerksamkeit für uns alte Leute gehabt haben, Herr. Aber bringen Sie den Eduard getrost herein. Ich bin überzeugt, dass er unschuldig ist. Zwei Grenzer führten den Gefangenen in die Stube. Auch Seidelmann trat mit ein. Die anderen blieben im Flur stehen. Herrgott, du blutest ja, Eduard. Sie wollte zu ihm eilen. Ihr Mann hielt sie zurück. Lass das, Mutter. Es ist besser, sein Leib verblutet sich als seine Seele. Eduard, komm her. Hast du gepascht? Nein. Aber man hat Spitzen bei dir gefunden. Sie staken im Rockfutter. Ich weiß nicht, wie sie da hineingekommen sind. Es war, als ob der Vater seinen Sohn mit dem Auge durchbohren wolle. Glaubst du ihm, Mutter? Ja. Er ist kein Pascha. Ich glaube auch, dass er unschuldig ist. Herr Staatsanwalt, untersuchen Sie diese Sache mit aller Strenge. Gott wird es wollen, dass der Schuldige entdeckt werde. Es war dem Beamten ganz so, als ob er dem alten Mann Glauben schenken müsse. Aber er musste seine Pflicht tun und gab den Befehl, die Durchsuchung des Häuschens zu beginnen. Während seine Leute sich mit den Laternen in die verschiedenen Räume zerstreuten, ertönte durch die Läden des Nachbarhauses eine laute, zornige Männerstimme bis auf die Gasse heraus. Ich will schon gehorsam machen. Gleich morgen früh schaffe ich dich zu Seidelmanns. Na dann, bringst du mich dahin? So, also so redest du. Ich werde dir zeigen, wo der Platz ist, an den du gehörst. Nein! Engelchen stieß einen Schrei aus, riss die Tür auf und floh hinaus auf die Gasse. Wohin sollte sie? Drüben stand die Wohnung des Geliebten. Sie eilte hinüber. In ihrer Aufregung bemerkte sie gar nicht, dass auch bei Hausers etwas Ungewöhnliches vorging. Sie warf sich auf Eduard und schlang die Arme um ihn. Eduard, du musst mir helfen, der Vater. Noch während sie sprach, sah sie, dass er gefesselt war. Sie erblickte das Blut, welches an seinem Arme niederträufelte. Ach Gott, was ist mit dir? Ich bin Gefangener. Ich soll der Pascha-König sein. Wer sagt das? Der dort. Mich angezeigt. Er nickte nach der Ecke hin, in welcher Fritz Seidelmann stand. Engelchen drehte sich um. Der dort hat dich angezeigt? Ja. Und deshalb bist du gefangen? Ja. Und deshalb hat man dich verwundet? Ja, Engelchen. Herr, mein Gott! Und seinetwegen hat mich der Vater geschlagen. Ihre kleinen Hände ballten sich. Sie war aufgeregt und empört, fast bis zur Unzurechnungsfähigkeit. Ungeheuer! Gewissenloser Mensch, du! Du! Du bist schuld an allem! Weißt du, was dir gehört? Ich sollte das Gewehr hier nehmen und dir eine Kugel durch den Kopf jagen! Sie hatte in ihrem Grimme dem danebenstehenden Grinzer das Gewehr aus der Hand gerissen, den Hahn angespannt und auf Seidelmann angelegt und abgedrückt. Es entstand ein außerordentlicher Wirrwarr. Engelchen lag am Boden und Eduard kniete mit gefesselten Händen neben ihr. Auch Seidelmann lag auf der Diele. Ist er tot? Nur besinnungslos. Seidelmann kam eher zu sich als Engelchen. Er erhob sich und griff sich ans Ohr. Herr Staatsanwalt, haben Sie es gesehen? Ich bin hier am Ohr getroffen, nur ein wenig weiter und ich wäre eine Leiche. Ich verlange, dass die Mörderin arretiert werde. Ach, wirklich? Ja, sie muss arretiert werden und ganz exemplarisch bestraft. Darauf bestehe ich. Schön. Wenn Sie in dieser Angelegenheit keine Bemerkung mehr vorzubringen haben, können wir auf Ihre Gegenwart für heute verzichten. Ich soll gehen? Ja, aber vielleicht werde ich doch noch gebraucht. Sobald ich Sie brauche, werde ich Sie aufs Amt kommen lassen. Gute Nacht. Jetzt konnte Fritz Seidelmann nicht anders. Er musste gehen. Und gerade in diesem Augenblick schlug Engelchen die Augen auf. Sie sah das Gesicht des Geliebten ganz nah neben dem ihrigen. Eduard, lieber Eduard, du bist wirklich gefangen? Leider. Und ich? Ich habe wirklich geschossen? Ja, Engelchen. Da nahm ihr Gesichtchen den Ausdruck der höchsten Angst an. Sie wendete den Kopf nach der Seite, auf welcher Seidelmann gestanden hatte. Man hat ihn fortgeschafft. Ich habe ihn erschossen. Nein, Engelchen. Ein einziges Schrotkörnchen hat ihn am Ohr gestreift. Er ist nach Hause. Die Leute des Staatsanwalts, die in der Zwischenzeit alles durchsucht hatten, meldeten, dass sie nicht das Geringste gefunden hatten, was auf einen Schmuggler oder gar den Waldkönig schließen ließ. Ich will Ihnen gestehen, dass meine Meinung über Sie sich geändert hat. Aber leider bin ich nicht von meiner Meinung, sondern von meiner Pflicht abhängig. Sie werden mich mit nach der Amtsstadt nehmen? Ja. Ich muss Sie dort so lange internieren, bis wir uns das Vorhandensein der Spitzen erklären können. Aber darf man nicht wenigstens nach meiner Wunde sehen? Ja, gewiss, dazu haben wir noch Zeit. Komm her, Eduard. Mutter mag mir Leinwand geben und ich verbinde dich. Bitte überlassen Sie das ganz der Mutter, Fräulein Hofmann. Warum ich nicht? Sie haben geschossen. Das wollte ich nicht. Ich wollte Ihnen nur sagen, was er wert ist. Ich war ja selbst Zeuge des ganzen Auftritts. So wird man wohl denken, dass ich ihn wirklich habe totschießen wollen? Nein, das wird man nicht denken. Aber das Gesetz verlangt, dass dies bewiesen werde. Und dazu bedarf es vor allen Dingen Ihrer Gegenwart. Herr Jesus, das wäre ja eine Verhaftung. Das ist keine Schande, Engelchen. Auch ich bin arretiert. Und doch bin ich unschuldig. Wir gehen miteinander ins Gefängnis. Gut. Ich habe von zu Hause fliehen müssen. Gehen wir in das Gefängnis. Bei der Ankunft im Gerichtsgebäude, in welchem sich das Gefängnis befand, hatte der Staatsanwalt dem Wachtmeister die beiden Gefangenen mit einer leisen Weisung übergeben und sich dann entfernt. Engelchen wurde der Wachtmeisterin übergeben. Sie erhielt von derselben erst einmal einen warmen Kaffee. Kennen Sie die junge Auguste Bayer? Ja, wir sind miteinander konfirmiert. Schön. Da werde ich Sie beide zusammentun. Kommen Sie. Sie führte sie nach einem verschlossenen Korridore, auf welchen zu beiden Seiten die Zellen mündeten. Sie redet nicht und tut nichts als weinen. Vielleicht ist es ein Glück für Sie, dass Sie kommen. Angeln kreischten, Riegel klirrten, dann war es still. Engelchen wickelte sich in die Decke und dann konnte sie nicht anders, sie weinte leise vor sich hin. Wie ganz anders lag es sich doch daheim im warmen Bette. Nach und nach beruhigte sie sich und ihre Tränen hörten auf zu fließen. Nun aber beängstigte sie die tiefe Stille. Sie lauschte. Kein Atemzug war zu hören. Es war wie im dunklen Grabe, gerade als ob die andere Gefangene tot sei. Gustl, schläfst du denn gar so tief? Da regte es sich drüben auf dem Strohsacker. Wer bist du denn? Angelika, kennst du mich nicht? Ich bin Hofmanns Engelchen. Da gab es drüben ein Geräusch, als ob jemand rasch emporfahre. Herr Jesus Christus. Ja, du bist es. Jetzt erkenne ich dich an der Stimme. Weshalb bist du denn da? Wegen dem Fritz Seidelmann. Und Engelchen erzählte, wie Fritz Seidelmann ihren Eduard angezeigt hatte, wie sie Eduard gefangen genommen hatten, wie er ganz blutig war und wie sie das Gewehr des Grenzers genommen und abgedrückt hatte. Warum um Himmels Willen hat denn Seidelmann Eduard für den Pascha-König ausgegeben? Um ihn zu verderben. Seidelmann wollte nämlich... Was wollte er? Mich. Ich sollte seine Geliebte sein. Du? Wollte er dich etwa heiraten? Er hat es gesagt. Glaube es ihm nicht, Engelchen. Glaube es ihm um Gottes Willen nicht. Er will dich nur verführen und unglücklich machen. Ganz so, wie er es bei mir gemacht hat. Für mich habe ich gar keine Hoffnung mehr. Du darfst dein Gottvertrauen nicht sinken lassen. Es wird ja vieles ganz anders, als man sich ursprünglich gedacht hat. Nein, nein. Meinen Vater haben sie zwar wieder freigelassen, aber was wird er machen? Seidelmanns haben ihn ganz sicher nicht wieder in Arbeit genommen. Engelchen merkte, dass Gustl noch nichts vom Tode ihres Vaters wusste und scheute sich, ihr diese erschütternde Nachricht mitzuteilen. Nein, er arbeitet nicht, Sie hatte damit allerdings die Wahrheit gesprochen. Der Schreiber ruhte in einem und demselben Grabe mit seinem Weibe unter der Erde. Sein irdisches Wirken war abgeschlossen. Oh Gott, so ist er daheim, bei der Mutter. Ja. Auch das war keine Unwahrheit. Er war daheim, in der Heimat, welche uns alle erwartet. Er war bei der Mutter. Seine Tochter verstand das freilich nicht symbolisch. Welch ein Elend. Jetzt werden sie hungern, mehr als je zuvor. Dazu die arme, kranke Mutter. Sie weinte leise, aber herzbrechend vor sich hin. Engelchen konnte nichts dazu sagen. Dazu ich im Gefängnis. Man wird dich entlassen. Entlassen? Oh nein. Seidelmann wird bei seiner Aussage, dass ich den Ring gestohlen habe, bleiben. Und ich werde wegen Diebstahls bestraft werden. Aber ob ich verurteilt werde oder nicht, so komme ich doch nach Hause, wo sie schon so elend sind. Und dies Elend wird durch mich nur noch schlimmer. Denke dir, was ich erwarte. Oh Gott, das Kind. Das Kind. Engelchen fühlte das tiefste Mitleiden. Sie sagte sich, dass Gustl sich ganz besonders fürchte, ihren Eltern zur Last zu fallen und dass es vielleicht besser sei, ihr die Wahrheit zu sagen. Du wirst den Eltern nicht beschwerlich werden. Nicht? Wieso? Deine Mutter ist... Liebe Gustl, hast du es wirklich noch nicht erfahren? Was ist mit ihr? Engelchen, mach schnell, sag es mir. Sie ist noch kränker geworden. Ja, liebe Gustl. Nicht nur kränker geworden, sie ist sogar gestorben. Gestorben vor Schreck und Herzeleid. Engelchen hatte erwartet, dass ihre Mitgefangene nun in lautes Klagen ausbrechen werde. Aber das geschah nicht. Sie blieb ruhig. Sie ließ keinen Laut hören. Es trat eine tiefe Stille ein, welche umso bedrückender, umso beängstigender wirkte, je länger sie dauerte. Engelchen lauschte angestrengt. Aber es war nicht das Geringste zu hören. Gustl! Gustl, antworte. Mir wird ganz bange. Tod. Tod. Meine Mutter ist tot. Meinetwegen ist sie gestorben. Wenn ich nur auch gleich sterben könnte. Was ist da mit den armen kleinen Geschwistern geschehen? Du brauchst dich nicht zu kränken. Der Herr Pastor hat sie zu Hausers getan. Zu Hausers? Das sind brave Leute. Aber der Vater? Du sagtest vorhin, dass er keine Arbeit habe. Er muss doch leben. Für ihn ist gesorgt, liebe Gustl. Ohne Arbeit? Sagtest du denn nicht, dass er bei der Mutter sei? Ja. Aber dies ist ja tot. Wie kann er bei ihr sein? Da stieß das arme Mädchen einen Schrei aus, so schrill und laut, dass er in allen Korridoren des Gefängnisses zu hören war. Dann war es still. Engelchen bereute jetzt, alles gesagt zu haben. Aber hätte sie lügen sollen? Was hätte sie denn sagen können? Sie hüllte sich in ihre Decke, schloss die Augen und versuchte einzuschlafen. Von dem anderen Lager erklang ein herzzerreißendes Stöhnen. Leiser, immer leiser. Dann war es still. Bald lag Engelchen im Schlafe. Trotz der späten Stunde verbreitete sich die Kunde von der Verhaftung Eduards und Engelchens wie ein Lauffeuer im Städtchen. Als Arndt, der den ganzen Tag unterwegs gewesen war, nach Hause zurückkehrte, brannte im Forsthause noch Licht. Herein! Sofort! Alter, Herr Arndt kann doch gar nichts dafür. Das verstehst du nicht. Er mag fein zu Hause bleiben. Haben Sie es gehört, Sie, Herr Vetter, Sie, Herr Arndt. Zu Hause bleiben sollen Sie und nicht herumlaufen. Warum denn? Ja, wissen Sie denn nicht, was geschehen ist? Der Hauser Eduard ist futsch. Ah. Und Engelchen ist futsch. Oh. Ja, da steht er und schreit Aha und Oh. Aber zu Hause ist er nicht gewesen. Die beiden sind nämlich in die Gefangenschaft geschleppt worden. Verstanden? Ja, ich weiß es. Was? Sie wissen es? Und Sie sagen das so ruhig? Wie soll ich es denn sagen? Brüllen müssen Sie es! Hinausschreien müssen Sie es! Dass man es um auf den Chimborazo hört! Den Ofen müssen Sie einreißen vor Wut! Aus der Haut fahren müssen Sie vor Grimm! Seien Sie doch ruhig, mein lieber Vetter Wunderlich! Arndt fasste den aufgeregten Förster beim Arme, um ihn auf das Sofa niederzuziehen. Ich habe die Sache ja längst gewusst. Und ich habe das meinige bereits getan. Ich werde beweisen, dass Hauser unschuldig ist. Ah, wirklich? Ich werde beweisen, wer ihm die Spitzen in den Rock gesteckt hat. Morgen werden wir den Schuldigen ergreifen. Und aufhängen! Wer ist es? Der Waldkönig. Dem braven Wunderlich blieb vor Staunen der Mund offen. Sackerlot! Wann? Das werden wir gleich erfahren. Wo? Auf dem Bergwerkschacht der Gottessegenhütte beim Schachtmeister Laube. Da sprang der Alte Wunderlich vom Sofa auf und fasste sich an den Kopf. Ist der Kerl denn verrückt geworden? Was wollen Sie denn auf dem Schacht? Den Waldkönig sprechen. Sie wollen mit ihm sprechen? Gewiss, Sie werden dabei sein. Und danach fahren wir in die Amtsstadt zum Staatsanwalt. Während der Alte Wunderlich in aller Eile sein Hundegespann für eine längere Ausfahrt präparierte, saß Fritz Seidelmann in der Schenke. Er gab sich als den Helden des Tages und machte es sich zum Vergnügen, das Geschehene wieder und immer wieder zu erzählen. So verging die Zeit und er verwunderte sich, als er bemerkte, dass es bereits Mitternacht war. Er brach auf. Zu Hause wurde er vom Vater mit keiner allzu großen Freundlichkeit empfangen. Saftig geschossen hat dieses Frauenzimmer. Ich konnte des Todes sein. Ja? Na, zeig mal her. Er betrachtete sich das Ohr und lachte. Übermorgen wird das Ding schon wieder heil sein. Dennoch werde ich dieses Frauenzimmer so streng wie möglich bestrafen lassen. Ja, wenn die Herren vom Gerichte diese fürchterliche Verletzung sehen, wird von Strafe nicht sehr die Rede sein. Ein Gedanke kommt mir freilich. Wie nun, wenn du noch eine andere Wunde hättest? Wo denn? Näher am Herzen. Wenn du noch eine zweite Blessur hättest. Wir haben auch Schrot. Das weiß ich. Wir laden ein einziges Korn in einen Revolver. Wozu? Ich nehme den Revolver, ziele genau, und schieße dir den Schrot recht vorsichtig unter den linken Arm hinein, dass er in gleicher Höhe mit dem Herzen durch Rock und West und das Hemd dringt. Und dir eine kleine Schramme in die Haut reißt. Ich bin keine Königsscheibe. Kerl, ich glaube gar, du hast Angst. Fällt mir gar nicht ein, aber schießen lasse ich auf keinen Fall nach mir. Es war aus der dunklen Ecke des Gemaches wie ein spitzer, schriller Ruf erklungen. Fritz blickte sich um. Laube ruft. Still. Zum zweiten, dritten und vierten Mal erklang der scharfe, das Gehör fast beleidigende Glockenton. Sapperment. Viermal. Ein Angebot. Dann ist er doch gekommen. Wer? Der Fremde, mit dem Onkel August gestern Nacht verhandelt hat. Wenn du es vorzugst, auf dem Maskenballe große Ehre für uns einzulegen. Ich muss sofort los. Wo ist die Laterne? Es ist alles im Keller. Hier ist der Schlüssel. Seidelmann steckte ihn ein und ging. Er tappte sich in den finsteren Keller und brannte eine dort stehende Laterne an. Im Hintergrunde gab es eine Tür, welche er mit dem Schlüssel öffnete und dann wieder hinter sich verschloss. Jetzt befand er sich in einem stollenartigen Gange, welcher in leiser Senkung abwärts zu führen schien. Neben der Tür stand eine alte, verschlossene Kiste, die er mit demselben Schlüssel öffnete. Er nahm eine schwarze Tuchjacke, eine Mütze und eine Maske hervor und legte diese drei Stücke an. Dann schritt er langsam in den finsteren Gang hinein. Hier. Der gestrige. Sie haben mir ein Geschäft in Vorschlag zu bringen? Persische Seide und Smyrna-Tücher. Donnerwetter. Was wäre ein Geschäft? 20.000 Gulden. Umsatz natürlich. Nein, zu verdienen. Reiner Gewinn? 1000 Teufel. Wann gedenken Sie zu liefern? Sobald wie möglich. Wissen Sie, Winkler war gestern... Er hielt inne. Arndt war ein Genie an Scharfsinn und Kombinationsgabe. Er erriet sofort, dass Winkler ein Schmuggelunternehmer sei. Und was trug Winkler Ihnen an? Eine höchst ansehnliche Lieferung. Für wann? Für morgen. 2 Uhr nach Mitternacht. Wohin? An den Rheingrund. Wie steht's mit der Parole? Wir haben sie in letzter Zeit nicht für nötig gehalten. Meine Träger werden den ihrigen meine Pakete nur gegen Parole übergeben. Wie lautet sie? Gottfried von Bouillon. Gut. Ich werde diese Parole austeilen. Dann werden wir also im Klaren. Gute Nacht. Gute Nacht. Gewahrter Arndt, ist er weg? Kommen Sie. Wunderlich, dem vom langen Stillhalten in dem Versteck von Stroh verborgen die Beine eingeschlafen waren, stieg ächzend die Leiter herunter. Herrgott von Mannheim, Sie sind ein Teufelskerl, Gevatter, damit Sie es nur wissen. Haben Sie die Stimme erkannt? Nur was denken Sie? Der Leibhaftige soll mich braten, wenn das nicht Zeigermann Vater war. Richtig. Kommen Sie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Bis zur Amtsstadt ist es noch eine weite Strecke. Sie fanden kaum Zeit, sich mit den Pelzen zuzudecken. So schnell schossen die starken Rüden mit ihnen davon. Und noch ehe eine halbe Stunde vergangen war, hatten sie die Amtsstadt erreicht. Es ging langsamer durch die Gassen und dann hielt der Förster an der Tür eines Hauses an. Alles dunkel. Kein Mensch mehr wach. Meinen Sie etwa, dass man unseretwegen eliminieren soll? Nach einiger Zeit erhellte sich ein Fenster. Man hörte Schritte im Hausflur erklingen und der Staatsanwalt selbst erschien auf der Schwelle. Herr Förster? Es muss etwas ganz Außerordentliches sein, dass Sie mich aus meiner nächtlichen Ruhe stören. Das ist es auch, Herr Staatsanwalt. Erlauben Sie mir aber vorher, Ihnen diesen Herrn hier vorzustellen. Bei diesem Worte griff Arndt in die Tasche, zog eine große, an einer Kette hängende Medaille hervor und ein mit einem großen Siegel versehenes Schreiben, welches er auseinanderfaltete und dem Beamten entgegenhielt. Dieser las Folgendes. An sämtliche Zivil- und Kriminalbehörden des Landes. Inhaber gegenwärtiger Legitimation ist mit einer Aufgabe höchst geheimer Natur betraut. Es werden hiermit sämtliche Behörden angehalten, ihm alle Hilfe und jedweden Beistand, den er begehrt, zu leisten, ohne weitere Fragen zu stellen. Vielmehr ist ihm in der Weise zu begegnen, wie man mir selbst begegnen würde. Nun folgte der Name der Residenzstadt, das Datum und die Unterschrift des Justizministers. Der Staatsanwalt machte ein höchst erstauntes Gesicht. Ich bin jeden Augenblick selbstverständlich bereit, meine Pflicht zu tun. Freut mich. Wir sind wegen des von Ihnen arretierten Eduard Hauser mitten in der Nacht zu Ihnen gekommen. Sie müssen wissen, dass Hauser in allem meine rechte Hand ist. Ja, und deshalb wollen wir ihn auch gleich mitnehmen. Das ist doch wohl ein etwas sanguinischer Vorsatz, mein lieber Herr Wunderlich. Das Sanguinische geht mich der Teufel an. Ich weiß auch gar nicht, was das Wort zu bedeuten hat, aber mitgenommen wird der Eduard, das versteht sich ganz von selbst. Gemach, gemach, mein Lieber. Ich meinerseits bin zwar von seiner Unschuld vollständig überzeugt, aber das Verfahren muss den geordneten Weg einschlagen. Wenn nur diese verteufelten Spitzen nicht wären. Nun war es für Arndt an der Zeit einzugreifen. Er berichtete dem erstaunten Staatsanwalt nicht nur, auf welche Weise die Spitzen in Eduards Rocktasche gekommen waren, sondern auch alles andere, was er in den letzten Tagen und Nächten beobachtet hatte. Als der Staatsanwalt von dem bevorstehenden Schmuggelunternehmen am Haingrunde erfuhr, kannte sein Erstaunen keine Grenzen. Um 2 Uhr nach Mitternacht. Am diesseitigen Ausgang des Haingrundes. Dann werden wir sie erwischen. Dieses Mal werden wir die Kerle ganz sicherlich erwischen. Man besprach noch einige Einzelheiten für die folgende Nacht, Dann verabschiedete man sich sehr herzlich und einige Minuten später schon flogen der Förster und Arndt im Hundeschlitten davon, wie von der Gewalt eines Sturmes getrieben. Nach kaum einer halben Stunde kamen sie schon durch das Städtchen gesaust. Plötzlich griff Arndt den alten Förster aufgeregt am Arm. Halt, nicht weiter! Sehen Sie da hinüber, nach der Oberstube. Wunderlich folgte mit dem Auge dem ausgestreckten Zeigefinger Arnds. Donno Doria, das ist eine Entdeckung, der Weltkönig. Wer wohnt da oben? Gewisser Wilhelmi. Musterzeit dabei, Seidelmann. Ich habe ihn für ehrlich gehalten. Schön. Fahren Sie weiter, ich komme nach. Seine Geduld wurde auf keine lange oder vielmehr auf gar keine Probe gestellt. Denn kaum hatte er auf der Erde Platz genommen, so bemerkte er, dass drüben die Tür geöffnet wurde. Der Mann mit der Maske trat heraus, huschte rasch zum Nachbarhause, hinter dem er verschwand. Arndt nahm das Tuch ab, unter dem er sich versteckt hatte, wendete den Rock um, wechselte den Bart und begab sich nach dem Hause, aus welchem der Waldkönig gekommen war. Guten Abend. Verzeihen Sie. Wilhelmi fuhr erschrocken von seinem Reißbrett auf. Erlauben Sie mir, unsere Unterhaltung auf eine andere Art und Weise zu beginnen, als Sie vielleicht vermuten dürften. Er setzte sich auf einen Stuhl und richtete das Auge auf Wilhelmi. Diesem war es, als ob der Blick des unbekannten nächtlichen Besuchers ihm so tief in das Innere dringe, dass nichts, gar nichts vor demselben versteckt und verborgen bleiben könne. Wie ich sehe, haben Sie Patienten hier? Patienten und eine Leiche. Dort, das Mädchen ist tot. Mein Gott. Weiß Seidelmann davon? Er weiß alles und noch mehr. Er unterstützt sie nicht. Er hat mir sogar einen Vorschuss verweigert. Ich habe 4 Tage lang nichts gegessen. Da griff Arndt in seine Tasche, zog ein Portefeuille hervor, entnahm demselben einen Kassenschein und reichte denselben hin. Hier, nehmen Sie. Für Nahrung und Begräbnis. 100 Gulden. Herr, Sie scherzen. Wie komme ich dazu? Weil Sie im Dienste des Waldkönigs stehen. Wilhelmi erschrak. Herr, wer sind Sie? Ein Geheimpolizist. Der Musterzeichner entfärbte sich. Er wurde von einer großen Angst ergriffen. Ich nehme an, dass Sie meinen Namen kennen. Ich kenne keinen Namen meines Geheimpolizisten. Oh doch. Oder wären Sie nicht dabei gewesen, wenn vom Fürsten des Elends gesprochen wurde? Wilhelmi fuhr empor, sein Gesicht erheiterte sich, sein Auge leuchtete freudig auf. Herr Gott, ich danke dir. Ich möchte den Brief lesen, den Ihnen der Waldkönig soeben gebracht hat. Wilhelmi zog den Brief zögernd hervor und gab ihn hin. Arndt öffnete das Kuvert. Es enthielt einen Bogen Briefpapier, auf welchem mehrere Reihen von Ziffern standen. Eine Geheimschrift? Befriedigt steckte Arndt den Brief wieder in das Kuvert zurück. Er wusste jetzt, dass sein genialer Plan aufgehen würde. Der Musterzeichner schaute ihn ängstlich an. Aber bitte machen Sie mich zunächst mit Ihren Verhältnissen bekannt, Herr Wilhelmi. Ich hoffe, dass Sie Vertrauen zu mir haben. Dies Wort beruhigte den Musterzeichner. Und er erzählte von sich und von seiner Familie und kam dann endlich auch auf seinen Bruder zu sprechen, den Besitzer der Roten Mühle. Er hat auf der Roten Mühle lange Jahre als Knecht gearbeitet. Und dann die Tochter seines Meisters geheiratet. Er hatte die Mühle nebst allen Schulden geerbt, war aber so fleißig und ehrlich gewesen, dass er sich bis vor einigen Jahren doch noch der Hoffnung hingeben konnte, sich emporarbeiten zu können. Doch dann hat der Baron von Helfenstein, welchem auch das Kohlenbergwerk Gottes Segen gehört, eine riesige Dampfmühle etwas weiter oberhalb hingebaut. Und seit dieser Zeit gibt es für die Rote Mühle kaum noch Arbeit. So geht es Ihrem Bruder schlecht. Seit einigen Wochen scheint es ihm wieder etwas besser zu gehen, aber andererseits... Andererseits? Ich weiß nicht, ob ich recht an meinem Bruder tue, wenn ich davon spreche. Da fasste Arndt sein Gegenüber behutsam an der Schulter und sah ihm offen ins Auge. Wollen Sie, dass Ihrem Bruder geholfen wird? So, wie Ihnen geholfen wurde? Von Herzen gern. So sprechen Sie. Nun zweifelte der Musterzeichner nicht länger und er berichtete dem aufmerksam lauschenden Arndt, dass sein Bruder den Keller der Mühle dem Waldkönig habe gegen ein größeres Entgelt verpachten müssen. Arndt hörte ihm mit steigender Aufmerksamkeit zu. Was Sie mir da sagen, ist nur äußerst wertvoll. Ich muss mir den Keller Ihres Bruders unbedingt ansehen. Wollen Sie mich dorthin führen? Sehr gern, aber wann? Noch heute Nacht. Ohne sich noch weiter aufzuhalten, brachen sie nach der Roten Mühle auf. Als sie dieselbe noch nicht einmal von weitem erkennen konnten, hörten sie bereits das laute Klappern der Mühlräder. Die Tür war von innen verriegelt. Sie mussten also pochen. Du, Schwager? Um Gottes Willen. Es ist doch nicht etwa daheim noch etwas Schlimmes passiert. Nein. Sie führte die Besucher in die Stube. Als nach einer Weile ihr Mann in der Stube erschien, machte er ein ebenso erstauntes Gesicht wie vorhin sie. Mir ist heute etwas höchst Glückliches passiert. Neulich hast du mir 20 Gulden gebeugt. Hier hast du sie wieder. Gib mir aber 80 heraus. Er warf seinen 100-Gulden-Schein mit einer Miene auf den Tisch, als ob ihm solche Papiere nur so zugeflogen kämen. 100 Gulden? Mensch, wie kommst du bei deiner Armut zu diesem Gelde? Dieser Herr hat mir das Geld geschenkt. Geschenkt? Bist du von Sinnen? Der Müller wusste nicht, was er denken sollte. Frau Pauline aber wurde von ihrem weiblichen Scharfsinn auf die richtige Spur geführt. Das war eine freudige Aufregung. Arndt bat, den Keller in Augenschein nehmen zu dürfen, und die Müllerin holte den Schlüssel herbei. Der Keller lag nicht zwischen den Grundmauern des Hauses, sondern er war hinter der Mühle, in den Felsen gegraben. Es war ein langer, viereckiger Raum, dessen Wände, Decke und Fußboden ganz aus Felsen bestanden. Arndt hatte etwas anderes erwartet. Er sah sich enttäuscht. Dennoch untersuchte er jeden Zoll breit des Raumes. Doch ohne Erfolg. Er zahlt mir jährlich 300 Gulden dafür, dass er meinen Keller zuschütten darf. Machen Sie sich einen Reim darauf? Zuschütten will er den Keller. Was mag das bedeuten? Wenn er 300 Gulden dafür bezahlt, jedenfalls ein Bubenstück. Als sie den Keller schon verlassen hatten, kam Arndt plötzlich ein Gedanke. Wollen Sie mir helfen, den Waldkönig zu fangen? Ja, sofort. Wenn es nur nicht zu gefährlich für uns ist. Hätten Sie nicht Lust, sich 500 Gulden zu verdienen? Wir? 500 Gulden? Hören Sie zu. Morgen wird es, wie ja immer, zwei Gruppen Pascha geben. Eine von drüben und eine von hüben. Die erstere bringt die Pakete. Ich gebe mich für den Waldkönig aus und führe sie hierher. Sie legen die Pakete in ihrem Keller ab und dann führe ich sie in die Stube, als ob sie hier einen Kaffee oder dergleichen erhalten sollten. Frau Pauline schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Die Pascha? Die Pascha herein zu uns? Aber sie stehen ja unter meinem Schutze. Und ich bin nicht allein. Es kommen 60 Grenzer und Gendarmen, welche sich in der Mühle verstecken werden. Wenn wir die von drüben in ihrer Stube festgenommen haben, lockern wir die anderen in den Keller. Das Übrige findet sich dann von selbst. Nachdem diese Verabredung getroffen war, verspürte Arndt doch die Anstrengung dieses langen Tages, der bis spät in die Nacht hinein gedauert hatte. Er verabschiedete sich und machte sich auf den Heimweg nach dem Forsthause, um vor dem großen Ereignis noch einmal tüchtig auszuschlafen. Am frühen Nachmittage sprach der Staatsanwalt beim Forsthause ein. In seiner Begleitung ein Grenzoffizier und der Obergendarm. Ich habe 60 Mann mit. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Grenzer einzeln, weil sie im Trupp womöglich Aufsehen erregt hätten, die Rote Mühle erreicht hatten. Dann wurden sie von Arndt so geschickt auf die Mühle und die umliegenden Gebäude verteilt, dass selbst der Müller sie nicht bemerkt hätte. Inzwischen war es dunkel geworden. Und Arndt begab sich nun nach dem Haingrunde. Es war noch kein Mensch zu sehen. Und auch im Schnee zeigte sich keine Fußspur. Er wanderte fort, und eben als er den jenseitigen Ausgang des Grundes erreichte, sah er eine Reihe von Gestalten, welche eine hinter der anderen mit Paketen auf dem Rücken auf ihn zukamen. Er stellte sich hinter einen Baum und band die bereitgehaltene schwarze Maske vor. Als der Erste an dem Baume vorbei wollte, da trat Arndt vor. Der Mann erhob die Flinte, ließ sie aber sofort wieder sinken, als Arndt mit der rechten Hand nach dem rechten Auge griff. Das war das verabredete Zeichen. Sind schon alle da? Nein. Die Luft ist nicht rein. Kommt nach der Roten Mühle. Dort ist es sicherer. Er führte sie in den Hof, wo kein Mensch zu sehen war, brannte die Laterne an und öffnete mit dem Schlüssel die Kellertür. Hier hinein. Sie folgten ihm und ein jeder legte sein Paket lautlos ab. Sapperment. Noch etwas Warmes bekommen könnte. 3 Stunden laufen bei dieser grimmigen Kälte, das ist nichts Kleines. Arndt führte sie in die Stube, wo auf den Tischen die einladenden Tassen zu sehen waren. Jetzt trat die Müllerin herein. Ihr Gesicht war sichtlich verlegen, doch konnte das gar nicht befremden. Beim Anblick solcher Leute hätte auch jede andere Frau ein anderes Benehmen gezeigt. Bringen Sie den Kaffee herein. Sie ging in die Küche. Aber bereits im nächsten Augenblick hörte sein scharfes Ohr ihren leisen Schritt und dann das Knarren der Mühlentür. Andere Schritte huschten über den Flur herüber. Jedenfalls horchte man nun an der Tür auf das Kommandowort zum Öffnen. Er griff in die Taschen, zog 2 Revolver hervor, spannte sie und hielt sie den Leuten entgegen. Jetzt kommt das Warme, welches ich euch versprochen habe. Herein! Die Tür öffnete sich und im Moment füllte sich das Zimmer mit Bewaffneten. Ein einziger, aber vielstimmiger Schrei des Schreckens erscholl aus dem Munde der betrogenen Pascha. Aber sie sahen so viele Gewehrläufe auf sich gerichtet, dass sie erkannten, dass Widerstand der reine Wahnsinn sei. Sie ließen sich binden, ohne sich zu sträuben. Arndt kümmerte sich nicht darum. Er ging wieder fort, dem Heimgrunde zu. Hinter einem Baum stehend, sah er, wie ein einzelner Mann, welcher eine Maske vor das Gesicht gebunden hatte, näher kam. Halt! Die Parole? Gottfried von Bouillon. Gut. Kommen die anderen bald? Ich habe sie für jetzt bestellt. Ich befinde mich bereits 2 Stunden hier in der Nähe und habe sehr aufmerksam rekognosziert. Es patrouillieren Grenzer durch die Schlucht. Sapperment. Was ist da zu tun? Wir müssen denen da drüben entgegen, um sie zu warnen. Das ist bereits geschehen. Sie sind in Sicherheit. Wo? In der Mühle. Was, in der Roten Mühle? Halten Sie dieselbe für sicher? Sie etwa nicht? Warum hätten Sie sonst deren Keller gemietet? Das wissen Sie? Ein schlechter Hauptmann, der nicht weiß, was in seiner Kompanie vorgeht. Sie sind der Hauptmann, natürlich. Das mit dem Keller hätten wir Ihnen eigentlich melden sollen. Ich hoffe, dass Sie verzeihen werden. Arndt war hocherfreut, das Gespräch auf dieses Thema gebracht zu haben. Nun würde wohl das Rätsel des Kellers gelöst werden. Zur Meldung haben Sie auch heute Gelegenheit. Ja, wir haben nämlich bemerkt, dass der Gang von der Mühle, den wir doch später zu benutzen haben, gerade unter dem Keller fortgeht und dass die Decke so dünn ist, dass der Müller durch irgendein Geräusch auf uns aufmerksam werden könnte. Deswegen wollten wir den Keller zuschütten. Während Arndt noch überlegte, was mit Gang von der Mühle wohl gemeint gewesen war, trafen einzeln vermummte Pascher bei ihnen ein, sodass er das Gespräch nicht mehr auf den Gang bringen konnte. Arndt befahl den verlarvten Leuten, ihm zu folgen. Sie schienen sich nicht wenig darüber zu wundern, dass er sie direkt nach der Roten Mühle führte. Da hinein. Die Pascher traten einer nach dem anderen in den Keller. Fritz Seidelmann aber blieb bei Arndt im Freien stehen und blickte sich um. Dem Grenzoffizier war die Zeit bis zur Rückkehr Arndts lang geworden. Er hatte an der Hintertür Posto gefasst und das Kommen der Pascha beobachtet. Er sah, dass diese sich im Keller befanden und dass nur der eine sich weigerte, auch einzutreten. Er beschloss, ihn festzunehmen. Er trat also hinter der Tür hervor, in den Hof hinaus. Das sollte leise geschehen, aber Seidelmann hatte Verdacht geschöpft. Er hörte das Knirschen des Schnees unter den Sohlen des Offiziers. Er blickte hinter sich, sah die Uniform und erfasste sofort die Situation. Verrat, hier hast du den Lohn! Arndt war darauf vorbereitet gewesen. Er schnellte zur Seite, sodass die Kugel an ihm vorüberflog. Mit der linken eine Laterne greifend, schlug er mit der rechten die Kellertür zu, drehte den Schlüssel um und zog ihn ab. Im selben Augenblick aber flog bereits Seidelmann um die Ecke und in den Garten hinaus. Der Offizier stürzte ihm nach und Arndt hinter ihnen her. Himmelsakrament! Wo ist er? Verschwunden. Horchen Sie mal. Erdbeben. Nein. Dieses Rollen ist... Ach, schauen Sie da, an der Mauer, das Loch. In diesem Augenblick kamen einige andere durch den Garten gelaufen. Der Obergendarm an der Spitze und neben ihm der Förster. Was ist das für ein Loch? Ein alter Stollen. In Gebrauch? Nein. Tief? Hier nicht. Aber es getraut sich ja doch niemand hinein wegen der Stickluft. Weil er leicht einstürzen kann. Der Waldkönig hat sich hineingetraut. Ich muss hinterher. Und Arndt zwängte sich in die Öffnung. Sie sind wahnsinnig. wahnsinnig, Herrgott von Mannheim. Der Mensch hat wahrhaftig den Dreh rum. Was machen? Ihm folgen? Ja, ich. Habe ich den Fehler begangen, so will ich wenigstens versuchen, ihn wieder gut zu machen. Auch er zwängte sich hinein. Einige Schritte vorwärts stand Arndt und leuchtete einen Gegenstand an. Was ist das? Ein Hund? Ein leerer Hund? Hunde werden im Bergbau die Schienenfahrzeuge genannt, welche dem Transport dienen. Der Waldkönig muss den anderen Hund benutzt haben. Also das war das Rollen. Arndt bestieg das Fahrzeug, der Offizier folgte ihm, gar nicht beachtend, dass seine Uniform vom Kohlenstaube verdorben wurde. Dann stieß Arndt mit dem Fuße den Stein fort, der das Fahrzeug gehalten hatte, und nun setzte sich der Hund in Bewegung. Erst langsam, dann schneller, immer schneller, bis er fast die Geschwindigkeit eines galoppierenden Pferdes angenommen hatte. Es war eine unheimliche Fahrt, gerade wie in den Orkus hinein. Fritz Seidelmann kannte den Stollen sehr genau. Er war eine bedeutende Strecke vorwärts gekommen, als er hinter sich blickend Licht bemerkte. Donnerwetter, Sie kommen wie auf einer Lokomotive angesaust. Ich muss Sie aufhalten. Wie gut, dass wir die Mine gelegt haben. Die Bahn wurde eben und der Hund lief langsamer, bis er fast zum Stehen kam. Steigen wir aus. Ja, versuchen wir es. Wir müssen doch die Strecke einer halben Wegstunde zurückgelegt haben. Das reicht noch nicht. Denken Sie an die Schnelligkeit, mit welcher wir förmlich... Heiliger Himmel! Es war ein Donnerschlag geschehen, als wenn die Erde zerbersten wolle. Der Boden schwankte unter ihren Füßen und das ganze Unterirdische schien eine einzige große Woge zu sein. Über und neben ihnen krachte die Verschalung und massenweise stürzte das Erdreich und Gestein nieder. Können Sie sich noch bewegen? Ein wenig. Arbeiten Sie sich zu mir her. Vereinte Anstrengung verdoppelt. Kommen Sie! Sie krochen auf dem Gerolle, mit welchem die Sohle des Ganges jetzt ellenhoch bedeckt war, zurück. Riechen Sie etwas? Ja. Wie Schwefel? Gas. Herrgott, das Grubengas! Der Geruch wurde immer stärker und penetranter. Die beiden Männer arbeiteten sich mit riesiger Anstrengung vorwärts. Wir sticken! Der Offizier wäre ohne Arnds Hilfe sicherlich zurückgeblieben. Dieser aber zog ihn immer weiter mit sich fort und allmählich wurde die Luft besser. Peter Arndt! Ja! Mein guter alter Wunderlich, kommen Sie! Rasch! Peter! Cousin! Arndt! Fisch vom Elenden! Herrgott, der ist kaputt! Hier bin ich! Wo? Hier! Ich komme schon! Sie kommen! Glorium in excelsium demo! Gott sei der Trommel gegeben und gepfiffen! Sie rannten zurück und erreichten bald das Loch, in welchem jetzt eine Leiter stand. Auf derselben kletterten sie zutage. Dort angekommen, holten sie tief Atem. Noch ein ganz anderes Paar war in dieser Nacht im Walde unterwegs. Das war Vater Seidelmann, als Waldkönig maskiert, in seiner Begleitung der geheimnisvolle Hauptmann der Schmuggler. Der Hauptmann war aus der Residenz extra gekommen, um den gewaltigen Fischzug dieser Nacht persönlich zu überwachen. Sie hatten recht bald Verdacht geschöpft, dass nicht alles nach Plan gelaufen sei, und sie hatten dann aus der Ferne untätig mit ansehen müssen, wie ihre Gefolgsleute in Gefangenschaft geraten waren. Nun eilten sie auf dem schnellsten Wege ins Städtchen zurück. Soeben wollten sie zwischen den Bäumen heraus in das freie Feld treten, als die Erde unter ihren Füßen zu wanken begann. Dann gab es einen unbeschreiblichen Knall. Drüben stieg aus dem Gebäude, welches das Mundloch des Hauptschachtes der Gottes-Segen-Hütte beschirmte, eine dicke Feuergarbe bis hoch in den Himmel empor, und beim Scheine dieser Flamme sah man deutlich, dass die große Dampfesse ins Wanken geriet und dann zusammenstürzte. Fritz. Fritz hat sich nicht anders retten können. Nicht anders? Wie hat er sich denn gerettet? Durch die Mine. Durch welche Mine? Die Sie damals mit mir heimlich anlegten. Der Hauptmann machte einen förmlichen Luftsprung. Du niederträchtiger, armseliger Thor. Glaubst du denn, dass ich dir damals die Wahrheit gesagt habe? Die Mine hat einen ganz anderen Zweck. Sie war nicht mit Pulver, sondern mit Dynamit geladen. Ja, mein Heiland. Mit Dynamit? Ja, Mensch. Dein Sohn ist verloren. Es hat ihn mitzerrissen. Dein Sohn war ein gefährlicher Zeuge gegen mich. Er ist fort. Ein anderer ist ebenso gefährlich. Er muss auch fort. Weißt du, wer der andere ist? Nein. Wer? Du. Er zog das Pistol hervor, welches ihm Seidelmann selbst vorher geborgt hatte. Und während er mit der Hand, die das Pistol hielt, den Hahn spannte, demaskierte sich der Hauptmann und zum Vorschein kam der Baron Franz von Helfenstein, der Besitzer der Gottessegenhütte und der Dampfmühle. Der Fabrikant war unfähig, sich zu wehren. Arndt befand sich mit dem Förster und dem Grenzoffizier in höchster Eile auf dem Wege zum Schachte. Er war den anderen um einige Schritte voraus. Da liegt einer. Die beiden anderen traten hinzu und beugten sich nieder. Alle guten Geister. Der alte Seidelmann. Er ist erschossen worden. Seht her, die Kugel ist ihm durch beide Hände in das Gehirn gedrungen. Vetter Wunderlich, ja? Bleiben Sie einige Augenblicke hier bei der Leiche. Wir beide gehen nach dem Schachte, wo der Staatsanwalt ist. Als sie dort anlangten, bot sich ihnen ein schauderhafter Anblick. Alle Bewohner des Städtchens waren herbeigelaufen. Die eingestürzte Esse bildete einen wüsten Trümmerhaufen. Statt Schnee sah man ringsum nur Ruß und Schutt. Die Kohlenarbeiter, welche Pause gehabt hatten, waren angefahren, um zu sehen, was da unten zu retten sei. Die Steiger befanden sich in der Tiefe und der Obersteiger leitete die Arbeit. Bei ihm stand der Staatsanwalt. Bitte, Herr Staatsanwalt, ich habe eine Ahnung. Ich glaube nämlich, dass Fritz Seidelmann die Explosion verursacht hat, um sich zu retten. Wir müssen sofort nach Seidelmanns Wohnung, falls er doch noch entkommen ist. Ohne Verzug machten sie sich auf den Weg und lösten auch den Förster durch einen Gendarm an der Leiche Vater Seidelmanns ab. Von der ahnungslosen Frau Seidelmann ließen sie sich in den Keller des Hauses führen und fanden sich vor einer schweren, verschlossenen Türe. Arndt nahm ein Beil und sprengte die Tür auf. Ein finsterer Stollen gähnte ihnen entgegen. Kommen Sie, meine Herren. Horch. Wer mag das sein? Von Sekunde zu Sekunde wurde das Geheul fürchterlicher. Arndt, welcher mit seiner Laterne voran war, beschleunigte seine Schritte so viel wie möglich. Nach kurzer Zeit blieb Arndt stehen. Der Stollen war verschüttet. Das Stöhnen war verstummt. Er leuchtete auf den Boden. Ein Mensch verschüttet. Bis an die Brust. Man kennt ihn gar nicht. Das ganze Gesicht ist blau angeschwollen. Fritz Seidelmann. Sie begannen wortlos zu arbeiten. Es dauerte aber doch fast eine halbe Stunde, bis es gelang, den Körper ganz frei zu bekommen. Lebt er noch? Wir tragen ihn das Haus. Gehen Sie voran, Vetter Wunderlich, und sagen Sie dem Gendarm, dass er sich mit der Mutter in die Wohnstube zurückziehen soll. Fritz Seidelmann wurde in die Schreibstube getragen und dort niedergelegt. Er regte sich nicht, holte aber leise Atem. Dicker Schaum stand vor seinem Mund. Sie warteten schweigend. Es herrschte die Stille des Todes in der Stube. Ein entsetzlicher Schrei ließ sie von ihren Sitzen emporschnellen. Fritz Seidelmann lag da, bewegungslos, mit offenen Augen. Arndt kniete neben dem Elenden nieder. Ihr Vater ist erschossen worden. Und auch Sie haben nur noch wenige Augenblicke zu leben. Gehen Sie nicht als ein reuloser Sünder dem ewigen Richter entgegen. Hat Auguste Bayer den Ring gestohlen? Er schüttelte mit dem Kopfe. Haben Sie Eduard Hauser die Spitzen in den Rock genäht, um ihn in Verdacht zu bringen? Er nickte. So will ich als Christ wünschen, dass Gott Ihnen verzeihen möge. Der Sterbende richtete seine blutunterlaufenen Augen nach der Tür und machte eine Bewegung mit den Armen, als ob er sich aufrichten wolle. Sein ganzer Körper, soweit er nicht zermalmt war, begann zu beben. Sein Gesicht, bereits entstellt genug, nahm einen geradezu unbeschreiblich grässlichen Ausdruck an. Er schnappte nach Luft, ballte die zerquetschten Fäuste. Hauptmann, verdammt sei, ewig, Fluch, Fluch, Hölle, Fluch. Der Kopf fiel nach hinten. Ein Blutstrahl schoss aus seinem Munde. Ein sägendes Röcheln. Dann war es aus. Die Anwesenden holten tief Atem. Herrgott, wer eines solchen Todes sterben muss. Der Herr behüte uns in Gnaden. Am anderen Morgen, als die Zellentüren des Gefängnisses geöffnet wurden, damit die Insassen ihre Morgensuppe erhalten sollten, wunderte sich Eduard Hauser nicht wenig, als er von dem Wachtmeister in dessen Wohnung geführt wurde. Engelchen! Sie sprang von ihrem Stuhl auf und eilte ihm entgegen. Ach, was habe ich Angst um dich gehabt. Um mich? Ja. Und ich um dich? Oh, das war nicht so schlimm. Ich hatte Gesellschaft. Ich war mit Bayers Gustl zusammen. Da trat die Wachtmeisterin ein und brachte die, von der die beiden gesprochen hatten. Auguste Bayer war halb verwundert und halb beschämt, hier mit Eduard Hauser zusammenzutreffen. Grüß dich, Gott, Gustl. Du brauchst nicht zu erröten. Alle Welt weiß, dass du unschuldig bist. Doch ihr Gesicht behielt den düsteren, mutlosen Ausdruck bei. Nach einer halben Stunde trat der Schließer ein und brachte sie zum Staatsanwalt. Ihre Herzen klopften. Diesem Herrn haben Sie es zu verdanken, dass ich jetzt die Freude habe, Ihnen eine gute Nachricht zu geben. Ihre Unschuld ist erwiesen. Sie sind entlassen. Alle drei. Die Freude des Liebespaares lässt sich nicht beschreiben. Auguste Bayer aber stand stumm und bleich dabei, ohne ihren Gefühlen Worte zu geben. Arndt sah an ihrer Körperbildung, dass ihre Stunde nahe sein müsse. Fassen Sie Mut. Noch gehört ja das ganze Leben Ihnen. Und ich werde für Sie ebenso sorgen wie für diese zwei hier. Sie, Eduard, werden in Zukunft ein reicher Kaufmann werden. Ich? Wieso? Nun, die beiden Seidelmanns sind tot. Das Geschäft muss fortgeführt werden. Die armen Weber müssen doch einen Verleger haben. Dazu passt keiner besser als Sie. Die drei wurden von dem Staatsanwalte mit einem herzlichen Händedruck entlassen und stiegen mit Arndt in den unten wartenden Schlitten. Arndt hatte bereits mit dem alten Hofmann gesprochen, welcher sein Unrecht einsah und seine Tochter mit väterlicher Zärtlichkeit empfing. Wie Eduard von seinen Eltern bewillkommnet wurde, braucht gar nicht beschrieben zu werden. Auguste Bayer war mit bei Hausers eingetreten, um ihre Geschwister zu begrüßen. Sie sagte kein Wort. Sie konnte nur weinen. Für Sie ist auch gesorgt. Einstweilen fahren Sie mit mir in das Forsthaus. Frau Barbara freut sich außerordentlich, Sie bei sich zu haben. Sie erhielt ein Stübchen angewiesen, wo sie den Tag über blieb. Es zum Abendessen ließ sie sich sehen, aß aber nur ganz wenig und kehrte dann in ihr Stübchen zurück. Dort sah sie am Fenster und blickte weinend zu den Sternen des Himmels empor. Sie hörte die anderen schlafen gehen. Sie fühlte sich so allein. Es war ihr so weh um das Herz. Auch war sie körperlich so ermüdet, als ob sie lange, lange Zeit Tag und Nacht gelaufen sei. Es wurde ihr übel. Es kam über sie wie Fieberschauer. Es litt sie nicht in dem Stübchen. Sie verließ dasselbe und stieg die Treppe hinab. Sie öffnete leise die Haustür. Sie wollte zu den Eltern. Sie wollte noch einmal am Grabe des Vaters und der Mutter beten und dann sehen, ob sie sich mit ihrem Schicksal auszusöhnen vermöge. In der Nacht hörte der Totengräber ganz eigentümliche Töne. Er weckte seine Frau. Horch! Was ist das? Ein kleines Kind schreit. Aber auf dem Gottesacker. Da ist etwas passiert. Brenne die Lampe an. Wir müssen nachsehen. Die beiden kannten keine Furcht. Die Kinderstimme war zwar verstummt, aber sie durchsuchten dennoch den Kirchhof. Auf dem Grabe des bayerischen Ehepaares lag Auguste ohne Besinnung in ihrem Schoße das Neugeborene. Ihre Hände waren fest um den Hals des zarten Wesens gekrallt. Das Kind war noch warm, aber leblos. Wegen der vielen auf dem Schachte Verunglückten befanden sich zwei Ärzte am Orte. Zu ihnen gesellte sich am Morgen der Gerichtsarzt, Die drei begaben sich in das Haus des Totengräbers. Auguste Bayer lag still und teilnahmslos im Bette. Die Ärzte erklärten, das Kind habe nach der Geburt gelebt und geatmet und sei erdrosselt worden. Haben Sie das getan? Sie nickte mit dem Kopfe. Sollte sie etwa leugnen? Es war ja nun doch alles gleich. Bereits am Nachmittage zog die Kindesmörderin wieder in das Untersuchungsgefängnis ein, welches sie gestern verlassen hatte. Sie sagte kein Wort. Und sie weinte auch nicht. Warum auch weinen? Es war nun doch alles aus. Die Sklaven der Arbeit von Karl May. Funkbearbeitung Bernd Lau und Walter Adler. Es sprachen Erzähler Michael Degen, Eduard Hauser, Matthias Ponier, Angelika Hofmann, Angelika Thomas, Vater Seidelmann, Karl Maldeck, Fritz Seidelmann, Peter Fricke, Förster Wunderlich, Franz Kutschera, Staatsanwalt Reinhard Glemnitz, Fürst des Elends, Günter Mack, sowie Otto Stern, Fritz Tillmann, Joachim Wichmann, Helmut Stange, Grete Wurm, Wolfried Lier, Ilse Neubauer, Thomas Braut und viele andere. Ton und Technik, Günter Hess und Angela Berndt. Aufnahmeleitung, Alexander Malachowski. Regie, Bernd Lau und Walter Adler.